Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute mal wieder eine Episode, die ich alleine gemacht habe, nachdem ja Markus und ich in der letzten Zeit einige Episoden zusammen gemacht haben. Heute geht es mal wieder um mein Lieblingsthema, nämlich Tiere. Das habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, dass alles so im Bereich Biologie und eben vor allem Tiere mich sehr interessiert. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Gesprächspartnern. Jetzt haben wir ja in unserer Hörerumfrage rausgekriegt, dass ein Großteil der Hörer so im IT-Bereich tätig ist. Wenn ihr aber vielleicht trotzdem jemanden kennt, der so im Bereich Biologie, Medizin, Psychologie aktiv ist und vielleicht ein geeigneter Gesprächspartner für mich wäre oder jemand natürlich ganz besonders, der sich mit Tieren beschäftigt, einfach mal vorschlagen vielleicht oder einen Kontakt herstellen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt aber zurück zu unserer heutigen Episode. Diesmal ging es um tote Tiere. Und zwar war ich nochmal beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Fellbach. Da war ich ja letztes Jahr schon mal und habe mit der Carmen Breitling-Utzmann die Episode über Lebensmittelchemie gemacht. Und diesmal ging es eben um den Veterinärteil in diesem Amt. Ich habe Dr. Ingo Schwabe getroffen, der arbeitet dort als Tierpathologe. Die Episode diesmal teilt sich in drei Teile. Und zwar kommt am Anfang, wie so oft, ein Theorieteil. Da haben wir uns eine gute Stunde unterhalten über seine Tätigkeit und die Hintergründe. Dann kommt ein Teil, da war ich bei einer Sektion dabei. Also wir haben Herr Schwabe hat einen Ferkel obduziert. Das war auch sehr interessant. Und am Schluss sind wir nochmal durch die Labore gegangen und Ingo Schwabe hat mir die verschiedenen Untersuchungseinrichtungen dort am Veterinäruntersuchungsamt gezeigt. Also los geht's mit dem Gespräch bei Ingo Schwabe im Büro. Tja, mein Name ist Ingo Schwabe, ich bin Tierarzt und Fachtierarzt für Pathologie und bin jetzt seit 9 Jahren hier in der Pathologie vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart tätig. Als Laborleiter im Bereich Pathologie und Parasitologie. Ja, das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und jedes Regierungspräsidium in Baden-Württemberg hat sein Untersuchungsamt und hier laufen verschiedene Sachen, hauptsächlich in Bezug auf Verbraucherschutz. Wir sind in 7 Abteilungen untergliedert, haben so zwischen 220 und 250 Mitarbeitern immer schwankend. Und 6 Abteilungen hier im Hause befassen sich mit der Untersuchung von Lebensmitteln. Davon sind 5 Abteilungen lebensmittelchemisch und 1 Abteilung tierärztlich. Und wir sind hier so ein bisschen Exoten. Wir sind die Abteilung Diagnostik. Wir beschäftigen uns direkt mit der Diagnose von Tierkrankheiten. Also bei dem lebensmittelchemischen Teil waren wir auch schon mal. Da gibt es ja die Episode über Lebensmittelchemie mit der Carmen Breitling-Utzmann. Genau, und heute sind wir jetzt in einem ganz anderen Teil. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind Fachtierarzt für Pathologie. Das heißt, man kann bei den Tierärzten genauso einen Facharzt machen wie bei den Humanmedizinern auch. Genau, das ist dieses Facharztwesen ist genau das Gleiche im Prinzip wie bei in der Humanmedizin auch. Es gibt natürlich andere Fachtierärzte als Fachärzte, je nachdem eben wie der Bedarf steht. Es gibt auch in der Humanmedizin natürlich Fachärzte, die es in der Tiermedizin nicht gibt. Aber es ist eben im Prinzip dasselbe System. Und wir sind hier im Hause in der Diagnostik, in der Abteilung eigentlich alle Fachtierärzte, entweder für Pathologie oder für Mikrobiologie, weil wir uns eben entsprechend hauptsächlich mit der Diagnose von Infektionskrankheiten hier beschäftigen. Und da brauchen wir eben auch eine entsprechende Qualifikation. Und Sie sind jetzt auch Fachtierarzt für Parasitologie? Nein, Parasitologie nicht. Wir machen hier die Parasitologie mit, aber Fachtierarzt für Parasitologie bin ich nicht. Okay, und die Parasitologie ist aber dann, da suchen Sie nach Parasiten in Tieren? Ja, wir suchen nach medizinisch relevanten Parasiten an Tieren und das passiert in der Regel aus Kotproben, Hautproben oder Blutproben. Okay, gut. Tierpathologie, heißt das, Sie untersuchen nur tote Tiere? Ja, im Prinzip ja. Es ist so, dass wir alle Wirbeltiere hier untersuchen. Mhm. Vom Fisch bis hin zum Menschenaffen untersuchen wir alle Wirbeltiere. Nicht-Wirbeltiere untersuchen wir hier eigentlich nicht. Ganz selten machen unsere Fischexperten mal einen Krebs oder sowas, aber das kommt fast nicht vor. Früher wurden hier noch Bienen untersucht. Das ist aber abgegeben ans Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg. Die haben da so einen Schwerpunkt gebildet. Die Biene als wichtiges Nutztier ist natürlich auch tiermedizinisch relevant. Das machen wir aber nicht mehr. Das heißt, wir untersuchen hier komplett alle Wirbeltiere und nur Tote. Das ist richtig. Nur Tote oder auch Einsendung von Teilen von Tieren. Ne? Was vorkommen kann, ist, dass aus großen Nutztierbeständen auch mal lebende, sehr kranke Tiere angeliefert werden. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt, dass die Untersuchungseinrichtungen die annehmen müssen. Die werden dann bei uns streng nach Tierschutzauflagen getötet, entweder eingeschläfert oder geschlachtet, je nach Fragestellung, und dann eben auch der ganze Tierkörper untersucht. Aber wir machen keine Untersuchungen an lebenden Tieren. Okay, und warum liefert man diese sehr kranken Tiere lebend an, damit das möglichst frisch ist, wenn man die untersucht oder wie? Punkt eins, dass es frisch ist. Punkt zwei, weil es manchmal auch noch sinnvoll ist, das Tier lebend zu sehen, okay, und zu untersuchen, obwohl wir natürlich jetzt keine differenzierte klinische Untersuchung machen, wie das in der Tierklinik erfolgen würde oder so. Und drittens mal ist es manchmal auch einfach ein Kostenfaktor, dass wenn der Landwirt den Tierarzt holt, der erst zu ihm hinfährt, die Tiere einschläfert und dann wieder wegfährt und dann fährt er hierhin, muss er eben den Tierarzt auch noch bezahlen. Das ist in vielen Bereichen nicht wirtschaftlich und deswegen darf der dann eben auch mal ein totes Huhn, ein krankes Huhn oder ein krankes Ferkel oder ein krankes Kalb hier anliefern. Mhm. Okay, okay. Und das heißt, Sie untersuchen wahrscheinlich am meisten Nutztiere, aber auch Haustiere und Zootiere, ja. Wildtiere? Ja, alles. Okay. Wir untersuchen das ganze Spektrum. Es gibt bei allen diesen verschiedenen Tiergruppen, die Sie gerade genannt haben, entsprechende Fragestellungen. Wir haben ungefähr grob gepeilt übers Jahr 80% Nutztiere, 20% teilt sich dann auf Liebhabertiere, Haustiere, Zootiere und heimische Wildtiere. Okay, diese Haustiere, werden die dann von dem Haustierarzt geschickt, der eben das Meerschweinchen eingeschläfert hat und dann hierher schickt, oder kommt da der Besitzer direkt zu Ihnen? Das ist unterschiedlich. Es gibt beide Modelle. Manchmal leitet der Tierarzt das ein und will das wissen und schlägt den Leuten das auch vor. Manchmal kommen die Leute, oder auch sehr häufig kommen die Leute von alleine. Ja. Gerade wenn das Tier nicht in tierärztlicher Behandlung war, sondern eben überraschend gestorben ist, ist es oft so, dass die nur bei ihrem Tierarzt anrufen und der sagt, ja, bringen Sie es direkt in die Pathologie. Manchmal ist es auch so, dass die Leute ihren Tierarzt auch gar nicht eingeschaltet haben möchten, weil eventuell eben die Frage im Raum steht, ob da was in der Behandlung schiefgelaufen ist. Mhm. Solche Sachen gibt es auch. Und dementsprechend ist es sehr unterschiedlich. Wir stehen aber jedem offen. Wir stehen jedem Bürger offen. Das heißt, wir nehmen, anders als das Privatlabore machen, nicht nur Proben von Tierarztpraxen und Tierkliniken an, sondern hier kann wirklich jeder Privatmann auch Proben hinbringen. Ja. Okay, das ist ja aber wahrscheinlich nicht sozusagen das Hauptinteresse des Landes, warum es dieses Amt betreibt, sondern das Hauptinteresse ist vermutlich eben, keine Ahnung, Seuchenbekämpfung in Nutztierbeständen oder sowas. Also man kann das eigentlich in zwei Punkte fassen, warum das Land daran Interesse hat. Einerseits gewinnt man natürlich durch so eine umfassende Diagnostik, wie wir sie hier machen, einen Überblick über kursierende Krankheiten, über den Gesamtstatus der Tiergesundheit im Land, sowohl bei im Menschenobhut gehaltenen Tieren als auch bei Wildtieren. Und man entdeckt natürlich Seuchen, gefährliche Krankheiten, sogenannte Zoonosen, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, durch eine solche umfassende Diagnostik sehr früh. Das heißt, wir haben hier schon auch so eine Art Monitoring-Funktion. Und das zweite Interesse des Landes ist natürlich, hier die Kompetenz und die Möglichkeit zu haben, in einem solchen Fall entsprechend hohes Probenaufkommen untersuchen zu lassen, um zu gucken, wie weit sich die Seuche schon ausgebreitet hat, inwieweit die um sich greift, wie gefährlich das ist. Das ist natürlich die zweite Intention, warum das Land sowas unterhält. Mhm. Okay. Ich würde noch mal ganz kurz zurück gerne auf den Begriff Pathologie. Ist das so aufgeteilt wie in der Humanmedizin auch, wo ja immer umgangssprachlich gesagt wird, das, was in den, die Leute, die in den Krimis die Leichen aufschneiden, das sind Pathologen, aber eigentlich sind das ja gar keine Pathologen, Nein. sondern Gerichtsmediziner. Und ich glaube, die Pathologen bei den Humanmedizinern, die untersuchen ja auch zum Beispiel Gewebeproben von Tumoren oder sowas. Richtig. Ist die Aufteilung in der Tiermedizin gleich? Nein, also bei uns ist es so, dass wir die Gerichtsmedizin mitmachen. Okay. Hier an den staatlichen Untersuchungseinrichtungen und auch an den universitären Einrichtungen, die Pathologen machen die Gerichtsmedizin mit. Es gibt also keinen eigenen Fachtierarzt für Gerichtsmedizin. Das gibt es nicht, weil das eben uns Pathologen obliegt. Und das machen wir mit. Diese ganze Einsendungsdiagnostik, zum Beispiel von Tumorproben, von Hautproben und diese klinisch-pathologische Diagnostik, die Sie gerade angesprochen haben, die es in der Humanmedizin gibt, die gibt es bei uns auch. Das machen aber hauptsächlich private, niedergelassene Pathologen, die das eben in Eigenregie dann für Kleintierpraxen machen. Das ist also hier nicht unser Arbeitsschwerpunkt, sondern wir kümmern uns wirklich um Abklärung von Todesfällen mit Schwerpunkt Infektionskrankheiten und um gerichtliche Fälle. Was ist der Grund dafür, dass Sie sich auf Wirbeltiere beschränken? Ist das einfach eine Frage der Kompetenzen und der Ausbildung? Ja, also es ist so, der Tierarzt beschäftigt sich ja nur mit Tierarten, die für den Menschen relevant sind in Bezug entweder auf soziale Aspekte wie jetzt Hund und Katze und Pferd oder eben in Bezug auf wirtschaftliche Aspekte. Das Tiermedizinstudium beschränkt sich da schon sehr stark auch auf die Haustierrassen und auf die einheimischen Wildtiere, weil einfach bei der unglaublichen Fülle von Tieren, die es gibt, alles andere das Studium komplett überfrachten würde. Und dafür ist ja auch hinterher gar kein Markt da, sondern man beschäftigt sich mit den Krankheiten der Tiere, die eben gesellschaftlich relevant sind. Und das sind eben außer jetzt der Biene eben zum großen Teil Wirbeltiere. Klar, in manchen anderen Ländern, wo es Muschelzucht gibt oder so, sind es dann zum Beispiel noch Muscheln, die zum Beispiel wirtschaftlich relevant sind. Da gibt es dann auch Spezialisten, die sich mit solchen Krankheiten befassen. Aber das spielt bei uns keine Rolle. Und bei uns ist es eben so, dass eben die wirtschaftliche Relevanz eben bei der Biene anfängt. Die machen wir jetzt nicht. Und alles andere, was hier so vorkommt, was eben auch zur Einsendung kommt, sind eben Wirbeltiere. Entweder teure Zierfische wie Kois oder eben Nutzfische wie Forellen und Karpfen, eben bis hin zum Menschenaffen aus großen Zoos, spielen eben die Wirbeltiere bei uns die Hauptrolle. Okay, das heißt, wenn jetzt irgendwie sich hier in der Gegend eine Mückenart verbreiten würde, die Malaria überträgt, dann würde das nicht in ihr Gebiet fallen? Doch, natürlich, okay. Weil das sind ja Parasiten. Okay, das sind ja wieder verstehe. Parasiten. Mhm. Mücken sind Parasiten, mit denen befassen wir uns sehr wohl, ja. Okay. Und die sind natürlich für uns ganz besonders interessant, wenn das Parasiten sind, die als Vektoren fungieren. Das heißt, die andere Krankheiten übertragen. Mhm. Ja, in dem Moment sind die natürlich noch viel interessanter für uns. Und mit solchen Sachen beschäftigen wir uns sehr intensiv. Ja. Okay, aber so eine Mücke haben Sie halt normalerweise nicht auf Ihrem Untersuchungstisch. Doch, in der Parasitologie kriegen wir die rein zur Bestimmung. Okay. Und dann werden die auch unter Umständen eben weitergeleitet in die Virologie, um die bestimmte Viren tragen. Na, solche Sachen werden hier schon untersucht. Aber was uns interessiert, ist natürlich nicht, ob die Mücke krank ist, sondern was uns interessiert ist, welche Mückenart ist das? Ist die für den Menschen oder für unsere Nutztiere relevant und überträgt die irgendwelche Krankheiten, die für den Menschen oder für unsere Nutztiere eine Gefahr darstellen? Das ist hier interessant. Das heißt, wir machen an solchen Tieren schon Diagnostik für Mensch und Wirbeltier. Ob jetzt die Mücken eine Krankheit haben, das interessiert uns jetzt hier nicht. Gut. Eine Sache muss man noch sagen, wir haben hier natürlich die besondere Situation, dass wir die Wilhelma in der Nähe haben. Das ist der große Zoo von Stuttgart, sehr bekannt. Und da bekommen Sie eben auch dann Tiere, wahrscheinlich wenn unklar ist, woran die gestorben sind. Also es ist so, wir kriegen sehr, sehr viel von der Wilhelma. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Wilhelma zusammen. Und das liegt daran, dass die Wilhelma ein wissenschaftlich geführter Zoo ist. Sie ist wissenschaftlich anerkannt und damit Mitglied der Europäischen und der Weltzoovereinigung. Und die haben gewisse Statuten und da ist es eben auch drin, dass eben die Tiere, wenn die versterben, wissenschaftlich untersucht werden, einfach um einen Wissenszuwachs zu erreichen, einfach damit man die Daten hat, was findet man in solchen Tieren für Veränderungen, welche Krankheitsprozesse liegen diesen Veränderungen zugrunde. Die Wilhelma ist nicht der einzige Zoo, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit verschiedenen Zoos zusammen, sowohl staatlich geführten als auch privaten zoologischen Einrichtungen. Aber wie gesagt, die Wilhelma lässt jetzt im Wirbeltierbereich sehr, sehr viel untersuchen, eigentlich fast alles, einfach um die wissenschaftliche Erkenntnis voranzutreiben. Mhm. Und damit natürlich auch das Zuchtmanagement, die Fütterung, die medizinische Versorgung der Tiere zu verbessern, weil mit jeder Sektion hat man einen Erkenntnisgewinn über die medizinische Situation einer Spezies. Und daraus kann man dann eben auch Lehren für die praktische medizinische Betreuung vor Ort ziehen. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen über dieses ganze Spektrum der Tierarten gesprochen, die Sie hier untersuchen. Jetzt würde mich interessieren, nach welchen Arten von Krankheiten Sie suchen und wie Sie dabei vorgehen. Also das Thema Seuchen ist ja sicherlich ein großer Punkt, aber wie findet man das denn jetzt raus, wenn man so eine Kuh oder sowas untersucht? Also prinzipiell können wir hier eigentlich alle Krankheiten abklären. Es gibt ganz wenig Krankheiten, die wir nicht abklären können. Da schicken wir dann eben entsprechende Proben, wenn wir da Verdacht drauf haben oder auch der einsendende Tierarzt drauf Verdacht hat, Proben an Speziallabore. Aber prinzipiell können wir alle Krankheitsprozesse abklären. Das Vorgehen ist folgendermaßen: Wenn wir so einen Tierkörper haben, nehmen wir eine Sektion oder Obduktion vor. Das heißt, wir eröffnen den Tierkörper, untersuchen den von außen und innen, schauen uns alle Organsysteme ganz genau an und suchen nach Veränderungen, die die Krankheit an den Organen, an den Geweben hinterlassen hat. Das heißt, es ist eine Spurensuche und je nachdem, was wir da sehen und auch je nachdem, welchen Vorbericht wir schon vom Tierbesitzer oder vom Tierarzt gekriegt haben, nehmen wir dann eben auch Proben. Also diese zwei Sachen spielen da ganz deutlich rein. Was sehen wir für Veränderungen und was berichtet uns der Tierbesitzer oder der Tierarzt? Was hat der für ein Problem? Und je nachdem werden dann Proben genommen. Das müssen wir während der Obduktion entscheiden, was wir brauchen. Und diese Proben werden dann eben entsprechenden Laboruntersuchungen zugeführt. Die wichtigste Laboruntersuchung, die wir in der Pathologie haben, ist die sogenannte histologische oder feingewebliche Untersuchung. Da werden Gewebe fixiert und dann auf ein Zellschichtdicke geschnitten, eingefärbt und unter dem Mikroskop beurteilt, sodass man nicht nur die makroskopischen Veränderungen an den Organen sieht, sondern eben auch die mikroskopischen Veränderungen bis runter zu den Zellorganellen. Und diese Veränderungen, die führen einen dann oft auf die richtige Spur. Und zudem haben wir im Haus hier eben noch die Möglichkeit, sämtliche krankmachenden Mikroorganismen nachzuweisen. Das fängt eben bei den Prionen an, geht dann über Viren, Bakterien, Pilze, Algen bis hin zu höherzelligen Parasiten. Und das können wir dann eben alles nachweisen hier. Und wenn es zum Beispiel Vergiftungsverdacht ist, da haben wir an unserem Partneramt in Freiburg haben wir eine toxikologische Untersuchungseinrichtung für die Veterinärmedizin, wo wir dann eben da entsprechend Proben hinleiten können. Dann arbeiten wir natürlich auch mit den Instituten von Bund und Ländern zusammen, sowohl tiermedizinisch als auch humanmedizinisch, wenn wir das brauchen. Also es gehen durchaus sehr viele Proben auch ans Landesgesundheitsamt, was unser Pendant auf der humanmedizinischen Seite hier in Baden-Württemberg ist. Wir arbeiten natürlich mit dem Bundesinstitut, dem Friedrich-Löffler-Institut zusammen, was eben das Bundesinstitut für Infektionskrankheiten für Tiere ist. Wir arbeiten mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, was eben das humanmedizinische Institut am Bund ist. Wir suchen dann eben Partner, die uns entsprechende Untersuchungen machen können, wenn wir nicht weiterkommen. Aber die Kunst ist eben wirklich während der Obduktion den richtigen Riecher zu haben, auf die richtige Spur zu kommen und dann hinterher die richtigen Proben noch parat zu haben, um alle Untersuchungen, die notwendig sind, einleiten zu können. Das ist die große Kunst und dafür braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Und deswegen ist der Pathologe auch die längste Fachtierarztausbildung, die es gibt. Also es gibt keinen anderen Fachtierarzt, der 5 Jahre Ausbildungszeit hat. Und das ist einfach, weil man dafür sehr, sehr viel Erfahrung braucht, um eben wirklich den richtigen Riecher zu haben und dann schon während der Obduktion zu entscheiden, was brauche ich später für Proben, weil hinterher, wenn es einem dann einfällt, hat man dann oft nicht die entsprechenden Proben und dann bleibt es beim Verdacht und so sollte es nicht sein. Ja. Und kann man bei einem toten Tier auch noch eine Blutprobe nehmen oder ist es zu spät? Das kommt darauf an, was man dabei untersuchen will. Ja, also Antikörper, die gegen bestimmte Krankheitserreger gerichtet sind, die man dann eben über den Antikörpernachweis noch nachweisen kann, kann man durchaus nehmen. Man kann aus dem Blut auch verschiedene chemische Untersuchungen noch machen, wie zum Beispiel bestimmte Mangelzustände wie Eisenmangel oder Selenmangel, so Spurenelemente und auch Mengenelementemangel kann man schon auch noch am toten Tier nachweisen. Aber man kann zum Beispiel an einem toten Tier, wo das Blut geronnen ist, kann man kein Blutbild mehr machen, zum Beispiel. Mhm. Und auch viele von den Organwerten, diese Enzyme, die da gemessen werden, Leberenzyme, Nieren Enzyme, die verfälschen sich auch nach dem Tode. Das macht dann oft auch keinen Sinn mehr. Ist aber auch eine Frage, wie frisch das Tier ist. Mhm. Ja. Eine Frage nochmal zum Untersuchungsumfang. Machen Sie auch Untersuchungen so im Hinblick auf Tierschutz? Ja, sehr viele und es wird auch immer mehr, weil es einfach von den Behörden immer ernster genommen wird, weil es einfach auch immer größeres gesellschaftliches Thema ist und das macht mittlerweile einen großen Teil unserer jährlichen Arbeit aus. Die meisten gerichtlichen Fälle, die wir haben, sind Ermittlungen im Rahmen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ja, es gibt auch noch andere gerichtliche Fälle, aber das große Gros der gerichtlichen Fälle, die wir machen, sind in Bezug auf Tierschutz und wir arbeiten da sehr eng mit der Landespolizei zusammen, wir arbeiten da sehr eng mit der Staatsanwaltschaft und natürlich mit den Kreisveterinärämtern, den unteren Veterinärbehörden, die eben für den Tierschutz zuständig sind, arbeiten wir sehr eng zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es ist irgendwo, keine Ahnung, ein Schwein gestorben und die Frage ist dann, ob das irgendwie so schlecht gehalten wurde, dass es dadurch krank wurde und gestorben ist. Das ist die eine Möglichkeit, dass es durch Haltung durch den Besitzer ist, dass es durch unsachgemäße Haltung oder auch durch Mutwilligkeit durch den Besitzer zu Tode gekommen ist. Es kommen aber auch immer wieder Fälle vor, wo Tiere schwer erkranken oder zu Tode kommen durch Einwirkung von Dritten. Und dann die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnimmt. Und auch in diesen Fällen sind wir dann gutachterlich tätig. Okay, verstehe. Gut, wenn Sie jetzt ein Nutztier untersuchen, dann ist ja wahrscheinlich eine große Fragestellung, was das eben für eine Krankheit hat und ob diese Krankheit ansteckend ist und dann auch eben gefährdend für den restlichen Bestand. Richtig. Wo das herkommt. Das ist richtig. Es ist so, wir kriegen sowohl von sehr kleinen Beständen als auch von sehr großen Beständen Tieren. Aber in der Regel ist es dann die Sorge, dass es im Bestand um sich greift und zu großen wirtschaftlichen Schäden führt. Und es ist so, dass viele Leute die Tiere gleich, wenn sie hier uns kennen und unsere Dienste schätzen, die gleich bringen, wenn was krank ist, damit sie schnell eine richtige Diagnose haben, damit das dann der Haustierarzt entsprechend eingreifen kann. Es sind aber auch Fälle, wo eben schon Therapieversuche durch den Haustierarzt unternommen worden sind und man nicht weitergekommen ist. Und gerade in großen Nutztierbeständen, in wertvollen Nutztierbeständen kann man eben nicht lange warten, wenn eine Krankheit um sich greift, weil dann die Schäden zu groß werden. Und natürlich ist die klinische Diagnostik die Möglichkeit, die Tiere zu untersuchen, jetzt eine ganz andere als bei den sogenannten Luxustieren, bei Hund, Katze oder Pferd, wo man eben ganz andere technische Möglichkeiten der klinischen Untersuchung hat. Heute ist es ja so, dass man auch im Kleintier- und im Pferdebereich durchaus die moderne bildgebende Diagnostik wie Computertomographie und Magnetresonanztomographie zur Verfügung hat. Man hat hervorragendes Röntgen, man hat hervorragende labordiagnostische Möglichkeiten. All das steht den Kollegen, die sich eben mit Luxus- und Hobbytieren befassen, zur Verfügung. Das hat der landwirtschaftliche Nutztierpraktiker oft nicht, braucht aber sehr schnell eine Diagnose, weil es um große Werte geht und um eventuell eben auch nicht nur um eine Gefährdung des Bestandes, sondern auch um eine Gefährdung der Nachbarbestände oder wenn es ganz dumm läuft, auch eine Gefährdung der Bevölkerung. Ja. Und da muss eine schnelle, sichere, akkurate Diagnose her und da sind wir dann gefragt. Wie oft kommt das denn vor, dass da irgendwie ein Bauer den Tierarzt ruft und der kann das nicht einordnen, was das für eine Krankheit ist? Weil so die Hauptkrankheiten sollten ja eigentlich bekannt sein. Das kommt ganz drauf an, wie gut man die Tiere untersuchen kann und wie typisch die Symptome sind. Es gibt durchaus Tierarten wie zum Beispiel Hühner oder Schweine. Da gibt es sehr, sehr viele Krankheiten, die eine gleiche Symptomatik haben. Okay. Es sind aber völlig unterschiedliche Krankheiten und müssen völlig unterschiedlich therapiert werden. Und es sind auch Tierarten, die man jetzt nicht besonders gut klinisch untersuchen kann. Anders als jetzt zum Beispiel ein Schaf oder eine Kuh, wo man wirklich ran kann und das Tier wirklich sehr gut untersuchen kann. Und eben auch viele Krankheiten relativ typische Symptome machen. Ja. Und insofern ist es ein sehr, sehr häufiges Ereignis, dass der Tierarzt eine Symptomatik hat, wo er weiß, er hat eine ganze Palette von Krankheiten, die es sein könnten. Er muss aber, um spezifisch zu therapieren, die genaue Diagnose haben und da braucht er uns. Warum kann man ein Schwein schlechter untersuchen als ein Schaf? Weil man Schafe sehr gut handeln kann, die können sich nicht so gut wehren, die sind nicht so kräftig, die sind nicht so groß, die sind teilweise auch sehr gut an den Menschen gewöhnt. Das ist bei Schweinen nicht der Fall. Okay. Schweine lassen sich nicht gern anfassen, die lassen sich schon erst recht nicht gerne untersuchen, die sind sehr wehrhaft, die sind sehr kräftig und da ist die Untersuchungsmöglichkeit oft einfach nur in die Bucht reinzugucken und zu gucken, welche Symptome zeigt das Tier. Anfassen ja bei Erwachsenen, in Ferkelgruppen wird das schon schwieriger, die rennen alle durcheinander und quietschen, machen einen riesen Geschrei. Und es ist ja auch so, in den Schweinebeständen, die sind einen ganz genauen Tagesablauf gewohnt, wann der Landwirt reinkommt, genauso in den großen Geflügelbeständen. Die wissen ganz genau, in welchen Bereichen sich der Landwirt aufhält, wo der läuft und wo der nicht hinläuft. Und wenn da eine fremde Person reinkommt, die dann eventuell auch noch in einen Bereich reinläuft und ihnen nahe kommt, wo sonst nicht mal der Landwirt hingeht, ist Panik. Okay. Und dann in einem Bestand, wo der da ein paar tausend Schweine drinstehen hat, können Sie sich vorstellen, was da los ist. Da ist nicht mehr viel mit untersuchen. Ne? Ja, das ist, es ja. ist eine Kunst. Okay. Das ist eine Kunst. Ja, ich glaube, Schweine sind sowieso als sehr sensibel auch bekannt, ja, oder? Ja. Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt hier ein Tier zur Untersuchung haben, wo eben eine Seuche der Verdacht ist, dann müssen Sie wahrscheinlich erstmal, Sie haben irgendwie die Vorberichte eben von dem Besitzer oder von dem Tierarzt oder so und schauen sich das Tier an. Wahrscheinlich müssen Sie ja dann auch erstmal Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dass Sie, also natürlich die normalen Hygienesachen, die man so macht, aber auch, dass Sie sich eventuell nicht anstecken, oder? Das ist richtig, aber wir arbeiten hier generell so, dass wir uns, dass eine Ansteckung sehr unwahrscheinlich ist. Eine Ansteckung kann man natürlich nie völlig verhindern. Aber der Gesetzgeber gibt ja da auch gewisse Richtlinien vor über die Biostoffverordnung und dann gibt es eben auch noch so technische Regeln von der Berufsgenossenschaft, die eben sicheres Arbeiten in Laboratorien und in der Sektionshalle dafür Richtlinien gibt. Da halten wir uns streng dran. Jeder arbeitet hier mit entsprechender persönlicher Schutzeinrichtung. Wir haben entsprechende Hygienemaßnahmen, wir haben entsprechende Abschirmungsmaßnahmen. Hier geht auch nichts mehr raus. Auch unser Abwasser wird speziell gesammelt und desinfiziert bzw. sterilisiert, bevor es rausgeht. Das ist also alles ganz, ganz streng geregelt. Und insofern haben wir wenig Probleme bis gar keine Probleme mit Infektionen hier im Haus. Aber natürlich müssen wir uns schützen und je nach Vorbericht müssen wir dann eventuell oder auch je nach Tierart spezielle weitere zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist eben der Milzbrand, eine Krankheit, die bei uns so gut wie gar nicht mehr vorkommt, aber zum Beispiel in Afrika und Asien noch weit verbreitet ist. Wenn da was reinkommt mit Verdacht auf Milzbrand, würden wir gar keine Sektion vornehmen, weil das eben so gefährlich ist und man dann bei der Sektion auch den ganzen Raum komplett mit diesen Milzbranderregern kontaminieren würde. Da würde man, wenn man da einen Verdacht hat, würde man nur eine ganz kleine Stanzprobe vom Ohr nehmen, das unter hohen Sicherheitskriterien ans entsprechende Referenzlabor bringen. Die würden es erstmal untersuchen. Und wenn die sagen, nein, ist kein Milzbrand, dann kann man eine Sektion machen und gucken, was ist es denn sonst. Ja, solche Sachen gibt es auch. Ja, also man muss da schon genau die Vorberichte lesen und dann entscheiden, reicht das normale Sicherheitsvorgehen aus oder brauche ich noch weitere Maßnahmen? Mhm. Aber natürlich kann man auch immer bei der Sektion mal unangenehme Überraschungen erleben und und dann eben gucken, ob die normale Sicherheit ausgereicht hat. Aber wie gesagt, wir haben hier eigentlich keine Probleme. Wir arbeiten hier sehr, sehr sicher, sehr, sehr gut und haben hier keine Erkrankungsfälle eigentlich durch unsere Fälle. Mhm. Milzbrand betrifft doch auch Menschen, oder? Ja. Das ist doch so hoch ansteckend. Ja. Und welche Tiere können das haben? Menschenaffen? Ja, das können im Prinzip alle Säugetiere kriegen. Okay. Das heißt, wenn das irgendwo, keine Ahnung, in Afrika ausbricht. In Afrika haben die das permanent. Da gibt es einfach Gegenden, da kommt das vor. Und diese Erreger, die halten sich wahnsinnig lange im Boden. Und wenn dann da wieder mal einer im Boden rumwühlt, dann kommen die Sporen raus und dann erkranken wieder ein paar Personen. Aber da stirbt man doch mit ziemlicher Sicherheit dran, ja, oder? Okay. Wenn es nicht schnell genug behandelt wird, stirbt man da dran. Aber da sich diese Sporen so lange halten, kommt es auch immer wieder in Deutschland vor. Zum Beispiel, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir erst einen Fall in Bayern, wo eben im Erdreich noch Milzbrandspuren waren. Mhm. Da war früher wohl mal ein Schlachthof gewesen, ein Schlachtbetrieb, wo da eben mal ein Milzbrandfall war. Der war aber schon 80, 90 Jahre zu. Und dann wurden da Erdarbeiten gemacht und oder ich weiß gar nicht, die Rinder waren auf der Weide da, waren auch Rinder und schon war wieder ein Rind angesteckt. Ne? Das kann also durchaus mal passieren, solche Sachen. Aber das ist jetzt nur eine Krankheit, ja, die ich jetzt mal exemplarisch, ja, rausgenommen habe. Da gibt es sehr, sehr viele andere, wo man auch noch spezielle Schutzvorrichtungen braucht. Ja. Und ist das ein Parasit oder ein Bakterium? Milzbrand ist ein Bakterium. Okay. Mhm. Okay. Dürfen Sie privat Haustiere halten? Ja. Okay, also da gibt es keine Bedenken, dass Sie dann irgendwas mitbringen oder sonst was. Nein, wir dürfen die bloß nicht hierher bringen. Also ja, so Tierarzt-Romantik-mäßig den Dackel unterm Schreibtisch sitzen haben, das ist hier nicht drin. Das ist klar, ja. Okay. Gut, vielleicht können wir so ein bisschen drüber sprechen, was die verschiedenen Tiere, also Haustiere, Nutztiere und Zootiere, was die so für Krankheiten haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei den Haustieren die Zahl der Todesfälle, die quasi ähnlich wie die Todesfälle beim Menschen entstehen, also weiß nicht, irgendwelche Herz-Kreislauf-Sachen durch Übergewicht oder so, dass es solche Fälle gibt, also dass man da so Parallelen zumindest zur westlichen Gesellschaft ziehen kann. Aber Nutztiere haben ja wahrscheinlich ganz andere Krankheiten, an denen sie sterben, oder? Weil ein Nutztier, das seinem Zweck folgt, das landet ja eigentlich gar nicht bei Ihnen, weil das ja normalerweise tot ist, bevor es irgendwie an Altersschwäche oder an irgendeiner Krankheit stirbt. Das ist richtig. Also das Spektrum der Krankheiten, die wir hier sehen, die sind davon abhängig von der Haltung, von der Genetik sehr stark und sehr stark abhängig vom Alter der Tiere auch, wie alt die werden. Also es ist völlig richtig, dass wir bei unseren Haustieren durchaus auch Krankheitsbilder haben, die man als Zivilisationskrankheiten bezeichnen könnte, durch zu gute Ernährung, zu wenig Bewegung, solche Sachen. Wir haben bei den Nutztieren oft ganz andere Erkrankungen, als wir bei Tieren hätten, dieser Spezies, die wild leben würden, einfach durch die Haltung. Treten ganz andere Erkrankungen auf. Und jetzt ein gutes Beispiel für altersbedingte Erkrankungen sind natürlich auch unsere Haus- und Heimtiere oder aber auch die Tiere in den Zoos. Ja. Zum Beispiel die Wilhelma ist dafür bekannt, dass ihre Tiere sehr, sehr alt werden, auch im Vergleich anderer europäischer Zoos. Und da sehen wir auch sehr, sehr viele wirklich altersbedingte Erkrankungen. Wir finden regelmäßig bei den Wilhelma-Tieren zum Beispiel Tumoren, die eigentlich bei Tieren sehr, sehr selten sind, die aber dann doch Krebserkrankungen, die eben doch bei den Tieren entstehen, wenn die so wahnsinnig alt werden, ne? Und eigentlich bei guter Gesundheit auch alt werden. In den großen Nutztierbeständen sind natürlich hauptsächlich Infektionskrankheiten, die sich bei so einer Tierdichte schnell ausbreiten können, die Hauptsache. Aber wir haben auch sehr viele Krankheiten, die genetisch bedingt sind, durch eine gewisse Inzucht, weil man hat in der Nutztier- und aber auch in der Haus- und Heimtierzucht natürlich immer eine gewisse genetische Verarmung, weil man ja auf bestimmte Merkmale, die man haben will, selektiert. Ne? Der Chihuahua muss eben klein und niedlich sein. Ja. Ne? Das Rind muss viel Milch geben. Das Schwein muss einen langen Rücken haben bei großer Muskelmasse. Und mit so einer genetischen Verengung des Gesamterbgutes einer Spezies treten natürlich auch immer Nebeneffekte auf. Das heißt, wir haben also auch sehr viele zuchtbedingte Erkrankungen. Ja. Wir haben auch Erkrankungen, die bei bestimmten Hunderassen gehäuft auftreten oder auch bei bestimmten Pferderassen gehäuft auftreten, die man bei anderen Rassen dieser Spezies nicht sieht. Und genauso ist es aber auch bei den Nutztieren. Da gibt es durchaus Rassen, die genetisch bedingte Dispositionen zur Entwicklung mancher Krankheiten haben, die eben eine andere Rinder- oder eine andere Schafsrasse überhaupt nicht hat. Und was wäre ein Beispiel für so eine genetisch bedingte Krankheit? Ach, da gibt es zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade einen spektakulären Fall, wo ein großer Hund reinkam, der war 7 Monate alt und der war vor ein paar Monaten vom Züchter abgegeben und der ist plötzlich verstorben. Und dieser Hund hatte eine Missbildung am Herzen und da ging es dann eben drum, ist das etwas, was in der Zucht drin ist? Ist das etwas, was schon bekannt ist? Bei der Rasse ist es etwas, wo der Züchter jetzt aufpassen muss, dass er mit dem Pärchen Hündin Rüde nicht wieder züchtet, damit das nicht wieder vorkommt. Und wir konnten also dann auch eine erblich bedingte Herzmissbildung nachweisen, die wahrscheinlich jetzt dazu führt, dass der Züchter dieses Elternpaar nicht mehr verwendet. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel. Wenn Sie sagen, Sie konnten das nachweisen, dass es erblich bedingt war, machen Sie hier auch Genuntersuchungen? Nein, okay. Wir machen keine Genuntersuchungen. Es gibt für manche Sachen Genuntersuchungen bei Privatlaboren, wo wir hinschicken. Wir machen schon molekularbiologische Untersuchungen, also Untersuchungen auf Erbgutebene. Die machen wir aber zum Nachweis von Krankheitserregern. Okay. Wir machen hier keine Genetik. Mhm. Das heißt, diese erblich bedingte Missbildung am Herzen haben Sie einfach aufgrund der Art der Missbildung haben Sie geschlossen, dass das eine erblich bedingte Sache sein muss. Richtig, das ist eine typische Missbildung gewesen, wo eben bei dieser Hunderasse bekannt ist, dass die gehäuft auftritt. Und damit steht der Verdacht schon sehr stark im Raum. Konnte man jetzt aber nicht genetisch nachweisen, weil da weiß man, dass da sehr viele verschiedene Gene dran beteiligt sind. Das heißt, um das zu kriegen, müssen Mutationen in verschiedenen Genen vorliegen. Und wenn sich so eine Mutation nicht auf ein Gen beschränkt, wird es sowieso schon schwierig, das nachzuweisen. Mhm. Ja. Mhm. Wenn man einen Erbgang hat, wo nur ein Gen dran beteiligt ist, dann ist es immer viel leichter, das nachzuweisen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Labor diese Untersuchung anbietet, auch größer. Ja, gut, und wahrscheinlich ist ja dann auch wahrscheinlicher, dass mehrere Welpen jetzt zum Beispiel von diesem Wurf das haben, oder? Als wenn das so eine komplizierte Kombination ist von mehreren Genen. Ja. Okay, ja. Gut. In welcher Form kommen denn normalerweise die Tiere bei Ihnen an? Mhm. Sind die tiefgefroren oder? Oh. Tiefgefroren ist immer der Horror für einen Pathologen. Okay. Weil, da geht so viel in den Zellen kaputt, oder? Richtig. Mhm. Die Zelle besteht ja zu 80% aus Wasser. Und wenn das friert, bildet es scharfe Kristalle. Und wenn das wieder auftaut, sind die Zellen im Prinzip kaputt. Deswegen ist gefrorenes Material für einen Pathologen, der ja nach Veränderungen an den Geweben und Zellen sucht, der absolute Albtraum. Mhm. Es heißt, wir bevorzugen natürlich das Probenmaterial so frisch, wie es geht. Und das Beste ist, wenn man es nicht unverzüglich herbringen kann, dass man es erstmal auf Zimmertemperatur auskühlen lässt, die Tierkörper oder auch die Organsysteme. Wir kriegen ja nicht nur ganze Tierkörper, sondern eben auch Organsysteme, gerade vom Schlachthof oder von Jägern, manchmal auch von Kleintier- oder Pferdepraxen aus dem OP. Ne? Und dann, wenn es auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, dass man es dann auf Kühlschranktemperatur runterbringt und dann bei Kühlschranktemperatur belässt. Das ist für das Gewebe das Schonendste und somit ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir da noch vernünftig mitarbeiten können, am größten. Leider ist es so, dass gerade in Kleintierpraxen, da steht im Keller die Tiefkühltruhe und wenn was verstirbt, wird es natürlich erstmal da reingepackt und die Entscheidung für eine Obduktion fällt dann oft erst später und dann ist es gefroren, dann müssen wir damit leben und in der Regel finden wir es auch noch raus, aber es ist erschwert. Mhm. Ja. Gut, und Sektion heißt ja wahrscheinlich ganz klassisch mit Skalpell und Säge und was weiß ich, öffnen Sie halt den Tierkörper. Ich vermute, dass Sie vorher den sich mal so allgemein einfach mal angucken, würde ich sagen, oder vielleicht auch irgendwas tasten oder so. Machen Sie auch andere nicht-invasive Untersuchungen, bevor Sie da aufschneiden? Nein. Also wir haben hier keine Röntgen- oder Ultraschalldiagnostik oder sowas zur Verfügung. Brauchen wir auch nicht. Es gibt manchmal Fragestellungen durch die Polizei, gerade wenn es um Beschuss mit Schusswaffen geht, wo sich Kugeln befinden im Körper noch und ob man die Projektile sicherstellen kann. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, in einem Tierkörper kleinere Projektile zu finden oder auch Projektilsplitter. Da bitten wir die Polizei dann immer zu einer Tierklinik zu fahren und Röntgenbilder anfertigen zu lassen. Und damit wir dann gezielt nach der Darstellung dieser Partikel auf dem Röntgenbild eben im Tierkörper suchen können. Und wenn wir das sehen, wie die Kugeln liegen, können wir auch oft den Tathergang viel besser rekonstruieren. Es geht ja dann schon auch oft darum, wie nah war der Schütze dran, wenn jetzt es geht um Schussverletzungen am Tier. Mit welchen Waffen wurde geschossen, mit welchen Waffen zuerst, wenn mehrere verwendet wurde. Es kommt ja durchaus auch vor, dass mein Tier angeschossen wird und dann noch mit dem Fangschuss getötet wird und das soll hinterher abgeklärt werden. Bei solchen Sachen eben helfen Röntgenbilder sehr stark. Das ist eigentlich die einzige Indikation, wo wir Röntgendiagnostik brauchen, aber da das so selten vorkommt, lohnt sich das nicht, hier im Haus eine Anlage zu betreiben. Da fragen wir dann eben eine Tierklinik, ob die uns helfen können und mal ein Röntgenbild anfertigen können. So Fremdkörper, die jetzt irgendwo im Magen-Darm-Trakt sitzen oder so, die findet man durchaus hervorragend ohne bildgebende Diagnostik. Die finden wir einfach bei der Obduktion. Mhm. Aber so eine Gewehrkugel, da kann man nicht irgendwie aus der Einschussstelle dann draus schließen oder wie das Einschussloch aussieht oder so, wo die sich dann im Körper befindet. Nee, das ist teilweise erstaunlich, wo man die findet und teilweise auch erstaunlich, dass man die nicht findet bei der Obduktion. Ja. Das ist nicht so einfach, je nachdem, wo die steckt. Ja. Okay, gut. Das heißt, sie schneiden wirklich dann einfach auf, nehmen Proben von den verschiedenen Gewebe, Flüssigkeiten, was weiß ich, was sie halt eben, wie sie am Anfang gesagt haben, für sinnvoll erachten in dem Fall. Mhm. Wahrscheinlich machen sie auch die Knochen auf, oder? Wenn da irgendwie. Je nach Fragestellung. Ja. Also solche komplizierten Sachen wie die Knochen eröffnen oder die Schädelhöhle eröffnen, macht man nur, wenn man entsprechend vom Vorbericht Verdacht darauf hat, vom Krankheitsbild Verdacht darauf hat. Oder wenn man sonst auch nichts Vernünftiges gefunden hat, aber wenn man jetzt ganz klar Tiere reinkriegt, wo der Tierarzt schon sagt, im Bestand ist ein Riesenproblem mit Atemwegserkrankungen, man nimmt die Obduktion vor und findet starke Lungenveränderungen, dann kann man natürlich davon absehen, die Knochen zu eröffnen. Mhm. Das müssen wir dann aber eben je nachdem, was wir am Tierkörper sehen, entscheiden und eben auch ein bisschen nach unserer Erfahrung. Mhm. So eine Obduktion ist natürlich ähnlich wie eine Operation oder so, ein ganz schematisierter Vorgang, damit man eben auch nichts vergisst und damit das auch hinterher alles nachvollziehbar ist, läuft es nach einem ganz strengen Schema ab, sodass man hinterher eben auch wirklich dann dokumentieren kann, dass man wirklich sich alles angeschaut hat, was relevant ist. Ja. Aber es ist durchaus auch statthaft, dass man mal gewisse Sachen, die eben für so einen Fall nicht relevant sind, eben weglässt. Wie eben zum Beispiel Knochen eröffnen, Knochenmark anschauen oder auch manchmal Schädelhöhle eröffnen. Mhm. Gehirn anschauen ist bei manchen Fragestellungen nicht notwendig und ist bei hohem Arbeitsaufkommen auch sehr, sehr zeit- und kraftaufwendig und deswegen lässt man das dann schon mal weg, wenn man es nicht unbedingt braucht. Mhm, Wie oft kommt das vor, dass eine Obduktion begonnen wird mit dem Verdacht auf es sieht relativ klar aus nach Fall A und es stellt sich dann aber raus, dass es eine ganz andere Krankheit war. Das kommt schon häufig vor. Mhm. Das kommt schon häufig vor. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es uns als Experten gibt. Wenn die Fälle immer so klar wären, wäre es ja durchaus auch möglich, dass der Haustierarzt da entsprechende Diagnostik betreibt. Das ist aber nicht der Fall. Also man braucht da schon Spezialisten und vor allen Dingen auch ein angeschlossenes, spezialisiertes Labor. Es ist ja nicht mit der Obduktion getan, sondern es ist eben dann die Kunst, die entsprechenden Proben auszuwählen und die dann im richtigen Labor richtig zu untersuchen. Ja. Wie oft finden Sie nichts raus? Und Sie müssen sagen, dass. Erstaunlich selten. Okay. Erstaunlich selten. Also, ich denke mal, wo ich gar nichts rausfinde, das ist bei mir persönlich, wir sind 3 Pathologen im Haus und ich persönlich habe vielleicht 2 oder 3 Fälle im Jahr, wo ich gar nichts rausfinde. Maximal. In manchen Jahren auch gar keiner. Woran kann denn so ein Tier sterben, dass man dann nichts findet? Das ist eine gute Frage. Nur Hirnschlag gibt, oder sowas? Oder findet man das auch? Das findet man. Okay. Ja, das findet man. Das ist ein Hirnschlag, ist bei Tieren sehr selten, aber wenn er vorkommt, hinterlässt er deutliche Gewebeveränderungen. Okay. Und Herzinfarkt? Herzinfarkte hinterlassen auch starke Spuren, kommt aber im Tier auch so gut wie nicht vor. Mhm. Wenn ein Tier einen plötzlichen Herztod stirbt, dann sehen wir das auch. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir auf die Ursache des plötzlichen Herztodes kommen. Es gibt durchaus Tiere, die haben Kreislaufversagen, aber wir finden keine Grunderkrankung. Aber da hat man trotzdem herausgefunden, dass es das Kreislaufversagen hat. Es gibt in seltenen Fällen, gibt es eben schon Sachen, wo wir gar nichts nachvollziehen können. Das müssen dann Krankheiten sein, die eben wirklich keine Veränderungen an den Geweben und Zellen hinterlassen. Ja. Das können manche sehr schnell verlaufenden Vergiftungen sein. Das können sehr schnell eintretende Herz-Kreislauf-Versagen sein, obwohl da sieht man eigentlich schon, dass das vom Kreislauf her kommt. Ja, ist manchmal schon seltsam. Manchmal hat man bei ganz plötzlich verlaufenden Blutvergiftungen hat man, also Blutvergiftungen sind die sogenannten Septikämien. Das ist, wenn sich Erreger, hauptsächlich bakterielle Erreger, in der Blutbahn ausbreiten und vermehren. Das kann zu einem sehr plötzlichen Tod führen. Dann kriegen wir aber in der Regel noch die Erreger raus. Ja. Ja. Weil das machen wir, wenn wir jetzt einen unklaren Todesfall haben, natürlich immer, dass wir abchecken, ob in den Geweben irgendwelche Mikroorganismen nachweisbar sind. Ne? Manchmal weiß man es wirklich nicht, woran es liegt. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass der Mensch nicht alles weiß. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Wir haben hier im Jahr zwischen 6.000 und 10.000 Tierkörpern, die wir untersuchen. Und wie gesagt, also das sind vielleicht im Jahr 3 bis 8 Fälle, wo man gar nichts weiß. Mhm. Manchmal kommen das natürlich noch erschwerend Fälle, die waren todkrank und sind dann eingeschläfert worden und dann finden wir nichts. Das gibt es natürlich auch noch, die gar nicht verstorben sind, sondern eingeschläfert worden sind. Das ist natürlich immer eine dumme Situation, weil der Tierbesitzer dann oft in Frage stellt, ob der Tierarzt das Tier wirklich begründet eingeschläfert hat. Das sind immer unangenehme Fälle, aber das kommt natürlich auch vor, dass wir nur sagen können, passt auf, alle Veränderungen, die wir gefunden haben, sind durch die Einschläferung bedingt. Mhm. Warum das Tier vorher so todkrank war, können wir nicht sagen. Das kommt auch vor. Gott sei Dank sehr, sehr selten. Ich meine, Einschläfern, da wird ja irgendein starkes Beruhigungsmittel und irgendwelche Herzsachen. Ja, Schlafmittel. Ja. Überdosierte Schlafmittel. Das sehen Sie ja dann auch, oder? Das sehen wir, ja. Ja. Okay. Können Tiere auch Alzheimer kriegen und sowas? Alzheimersche Krankheit nicht. Das gibt es bei Tieren jetzt in der Form nicht. Es gibt zwar Mäusemodelle für Alzheimer-Krankheit, wo man bestimmte Gene verändert hat, dass die das entwickeln. Aber es gibt durchaus degenerative Erkrankungen am Gehirn, die bei Tieren vorkommen. Aber jetzt Alzheimer als Krankheit gibt es bei unserem Klientel selten. Also es soll es wohl angeblich bei sehr alten Papageien was Ähnliches geben, eventuell auch bei Affen. Aber wenn, sind das sporadische Fälle bei sehr alten Tieren und es spielt in unserem Untersuchungsgut keine Rolle. Aber es gibt natürlich schon degenerative Erkrankungen am Gehirn. Durch Stoffwechselerkrankungen, durch genetische Defekte. Teilweise auch durch Alter. Das gibt es bei Tieren genauso. Die sich dann auch wahrscheinlich ähnlich äußern, irgendwie ja, in seltsamen Verhalten, richtig, und Orientierungslosigkeit. Und meistens sagt der Tierbesitzer dann, der wird schrullig. Mhm. Das ist dann meistens der Anfang von sowas. Ja, ja, okay. Die Bandbreite an Tieren, die Sie untersuchen, ist ja sehr groß. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie untersuchen nur Wirbeltiere. Das macht die Sache vermutlich schon deutlich einfacher, weil ja irgendwie alle Wirbeltiere dann wieder ähnlich sind, wobei ja die Fische sich von den Säugetieren dann wahrscheinlich schon wieder deutlich unterscheiden. Ja. Inwieweit müssen Sie denn, wenn Sie jetzt ein Tier auf den Tisch bekommen, das Sie schon lange nicht mehr untersucht haben, also eine Rasse, die Sie schon lange nicht mehr untersucht haben, sich da vorher irgendwie einlesen, was es da für Besonderheiten gibt? Also so, wir haben schon eine gewisse Spezialisierung hier. Ich mache zum Beispiel nur Amphibien, Reptilien und Säugetiere. Mhm. Ich mache keine Fische und keine Vögel. Das ist mir zu speziell. Da haben wir Spezialisten zu. Die haben natürlich einen relativ einheitlichen Bauplan. Je nach Ernährung und Bewegungsweise haben die natürlich Spezialisierung in ihrem Bauplan. Aber nichtsdestotrotz ist der Bauplan der Wirbeltiere, die sich an Land bewegen, also vom Amphib bis hin zum Menschenaffen, ist schon relativ ähnlich. Man weiß um die generellen Unterschiede im Bauplan zwischen einem Amphib, einem Reptil, einem Vogel und einem Säugetier, das wissen wir natürlich. Wenn wir jetzt ganz exotische Tiere auf den Tisch kriegen, da sehen wir natürlich teilweise schon Strukturen, die man sonst nicht sieht. Da gibt es aber in der Regel dann keine Literatur zu. Es gibt kein Anatomiebuch, wo man nachgucken kann, wie ein großer Ameisenbär oder ein Faultier aufgebaut ist. Mhm. Na, da muss man dann eben eventuell mal im Internet gucken und findet vielleicht dann irgendeinen Artikel aus Brasilien auf Portugiesisch geschrieben oder so, aus irgendeiner zoologischen Fakultät. Das ist schon möglich. Aber in der Regel ist es so, dass der Bauplan so ähnlich ist, dass wir da keine Probleme haben. Und zwischen Rassen gibt es sowieso eigentlich nicht solche Unterschiede, dass wir nicht zurechtkommen. Ja. Also zwischen Pferderassen oder Schafrassen oder so, die sehen von innen alle gleich aus. Es ist ja sogar so, dass in der Regel alle Wiederkäuer von innen ziemlich gleich aussehen. Die haben zwar minimale Anpassungen an ihre Ernährungsweise, aber wenn ich ihnen jetzt die inneren Organe von einer Antilope, von einem Rind und von einem Schaf zeige, werden sie nur an einzelnen Organsystemen leichte Unterschiede sehen. Aber das ist nicht so, dass sie da Probleme haben, sich zu orientieren. Mhm. Ja, genauso bei den Affen gibt es große Unterschiede im Verdauungsapparat, je nachdem, was die fressen. Ja, ein Schimpanse als Gemischtköstler hat jetzt einen ganz anderen Verdauungsapparat als ein Langur, der sich rein von Blättern ernährt. Ja, dass solche Nahrungsspezialisierungen, die schlagen sich ja dann auch immer in der Anatomie nieder. Ja. Und aber das ist nicht so, dass wir uns denn da drin nicht orientieren können und die Organsysteme nicht finden oder auch ein Organsystem nicht zuordnen können. Mhm. Das passiert nicht. Mhm. Ja. Und auch bei den Reptilien ist es so, dass eben schon Schlangen eben einen ähnlichen Bauplan haben, Echsen einen ähnlichen Bauplan und man weiß dann schon, was man da vor sich hat. Ja, mhm. Ja. Und sie haben dann wahrscheinlich eine riesen Bandbreite an zum Beispiel Größen von irgendwelchen Instrumenten, je nachdem, ob sie jetzt halt die Maus oder den Elefanten untersuchen. Das ist richtig. Mhm. Ja, wir haben Tiere, die durchaus so klein sind, dass man auch mal wirklich mit der Lupe auf dem Auge sezieren muss. Und wir haben natürlich Tiere, die so groß sind, dass man mit Kran und Gabelstapler ran muss. Ja, das ist so. Apropos unterschiedlich große Tiere zur Untersuchung, vielleicht können Sie da einfach mal so ein paar spektakuläre Dimensionen oder Fälle nennen. Ja. Was war denn so das kleinste und größte Tier oder der spannendste Fall oder sowas? Also die kleinsten Tiere, die ich bisher untersucht habe, waren ganz kleine Pfeilgiftfrösche. Die sind mittlerweile bei Terrarianern sehr beliebt und die kommen auch relativ regelmäßig und die sind schon wirklich sehr, sehr klein. Ne? Wenn die dann so eine Körperlänge von knapp 1,2 bis 1,3 Zentimeter haben, das ist dann schon eine sehr fipsige Sache. Was und wir woran auch, sterben die so? Auch ganz unterschiedlich. Manchmal haben die Parasiten, dann gibt es ja jetzt eine ganz gefürchtete Krankheit durch einen Pilz hervorgerufen, die sich weltweit verbreitet hat durch die Tierverkehre weltweit, die sogenannte Chytridiomykose oder den Chytridpilz, der die Haut von Amphibien zerstört, der sowohl bei Wild Populationen als auch in Menschenhand gehaltenen Populationen vorkommt und mittlerweile zu einem Massenartensterben bei Amphibien geführt hat. Den haben wir hier relativ häufig gesehen. Manchmal sind es aber auch einfach falsche Haltung und falsche Fütterung. Ja. Mhm. So ein Pilz, wenn jetzt ich zu Hause Pfeilgiftfrösche in meinem Terrarium habe, wie kommt der Pilz dann zu denen oder haben die den schon, wenn ich die kaufe? Also es ist so, dass man sich den in der Regel über zugekaufte Tiere reinholt. Und der hält sich dann relativ lange im Wasser und verbreitet sich dann übers Wasser auf die anderen Tiere. Und was auch noch sehr klein ist, was wir ab und zu haben, sind Schlüpflinge von Reptilien, frisch geschlüpfte Schlangen oder kleine Echsen oder so, die direkt nach dem Tod verenden. Die sind teilweise auch sehr, sehr klein. Also man hat denn da wirklich teilweise Schlangenschlüpflinge, die sind nur so dick wie ein Schnürsenkel und 5-6 Zentimeter lang. Das ist dann auch sehr, sehr klein. Große Tiere haben wir natürlich auch zuhauf. Natürlich erstmal unsere großen Nutztiere, Pferde und Rinder sind dann natürlich die größten. Aber wir haben auch relativ häufig aus Privathand Großkamele, die sind dann auch schon sehr imposant. Aber das allergrößte, was ich jemals untersucht habe, und das war wahrscheinlich auch einer der spannendsten Sachen so vom Arbeiten, die ich hier gemacht habe, war die gute alte Molly aus der Wilhelma, der Elefant. Mhm. Wir haben ja schon zwei Elefanten aus der Wilhelma untersucht, die Vilja und die Molly. Und das ist natürlich schon ein besonderes Erlebnis, so ein Tier zu untersuchen und ist natürlich auch aufgrund der engen Bindung der Pfleger an das Tier und aufgrund des hohen Alters, das es erreicht, und Elefanten haben auch wirklich eine Persönlichkeit, ist das schon natürlich auch was anderes, als wenn man jetzt so ein Mastschwein auf dem Tisch hat. Ne? Und es ist natürlich auch aufgrund dieser Dimensionen, aber auch aufgrund dieser extremen anatomischen Anpassungen, die so ein Elefant hat, auch was ganz Besonderes. Also das ist schon was einem im Gedächtnis bleibt. Ich habe dazu mal ein bisschen eine makabere Frage, aber es interessiert mich wirklich. Wie entsorgt man denn so einen toten Elefanten? Das ist ja eine Riesenmasse. Ja, also es ist so, die muss man entsorgen über die Beseitigungsanstalt für tierische Nebenprodukte. Das waren früher die sogenannten Tierkörperbeseitigungsanstalten oder wie es so salopp im Volksmund heißt, der Abdecker. Die haben für so große Sachen, spezielle Container, die bringen die mit einem Sattelschlepper und holen es auch wieder ab. Aber jetzt beim Elefanten ist es so, dass da eben sehr viele Sachen auch in die Museen gehen oder an Universitäten. Das heißt, der Elefant wird nicht komplett dann verbrannt an einer Beseitigungsanstalt für tierische Nebenprodukte, sondern der Elefant wird natürlich, sehr viele Präparate werden dann an Museen und Universitäten verteilt, die davon was haben wollen zu Lehr- und Forschungszwecken, und der Rest geht dann eben in bestimmte Container, mit denen das dann sicher zur Beseitigungsanstalt transportiert werden kann. Also da werden die Tiere dann eben verbrannt oder die Überreste. Ja. Da kommen auch tote Haustiere hin, wenn die jetzt nicht irgendwo auf den Friedhof kommen, tote oder? Haus- und tote Wildtiere, genau. Okay. Die kommen da hin. Und es ist so, dass alles, was bei uns hier drin war in den Räumen, auch nicht wieder raus darf, sondern die werden dann eben mit Spezialtransportfahrzeugen abtransportiert an die Beseitigungsanstalt für tierische Nebenprodukte und dort verbrannt. Weiter genutzt werden die nicht. Das ist oft die Angst der Besitzer, dass die weiter benutzt werden für irgendwas. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wenn jemand das aber nicht wünscht, hat er die Möglichkeit, sein Haustier hier von einem staatlich zugelassenen Bestattungsunternehmen für Tiere abholen zu lassen. Auch die haben entsprechend zugelassene Fahrzeuge. Die bringen das Ganze dann zu einem privaten Tierkrematorium. Dort müssen die Tiere eingeäschert werden. Das muss uns der Bestattungsunternehmer auch bestätigen und übernimmt damit dann die Verantwortung, und dann kriegen die Leute zur Beerdigung die Asche in einer Urne ausgehändigt. Weil es gibt ja schon viele Leute, die nicht wollen, dass ihr Haustier eben da anonym eingeäschert wird. Und das ist eben eine feine Sache, dass diese Möglichkeit besteht. Also haben dann eben auch Leute, die ihr Tier beerdigen möchten, die Möglichkeit, eine Obduktion vornehmen zu lassen. Und es ist aber sehr sinnvoll, dass keine Privatperson die Tiere hier wieder mitnehmen kann. Wir halten zwar größtmögliche Hygiene, aber trotzdem, wenn wir jetzt im Land einen Seuchenfall haben mit gefährlichen Erregern, wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren der Fall, dieser Ausbruch mit hochpathogener Aviärer Influenza, die sogenannte Geflügelgrippe, auftritt und hier drin auch eine Katze untersucht wird und an der Katze haften diese Viren, wir geben die wieder aus und die Leute transportieren die quer durchs Land. Es ist natürlich eine Gefährdung für die Allgemeinheit, und dementsprechend ist es sehr, sehr sinnvoll, dass keine Privatperson von uns hier wieder irgendwas entgegennehmen kann. Okay. Es ist natürlich auch mit völlig lapidar Sachen wie jetzt zum Beispiel Salmonellen. Wenn da vorher am Tisch ein Huhn war, was Salmonellen hatte, der Tisch wird desinfiziert und gereinigt, aber es sind trotzdem noch Salmonellen dran, und wir geben an den Besitzer seinen Papagei raus, den er beerdigen will, kann der sich an dem die Salmonellose von den Hühnern holen. Ja, und das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen diese Regelung mit dem Bestattungsunternehmen. Die sind speziell geschult und die haben zugelassene Fahrzeuge und zugelassene Räume zur Lagerung. Die werden vom Veterinäramt kontrolliert und die dürfen dann diese Transporte vornehmen. Okay. Und früher war es aber so, dass die Tiere auch irgendwie weiterverwendet wurden. Also dieses, man macht da Seife drauf, draus, das ist kein Gerücht, sondern das war früher so. Das gab es früher mal, ja. Okay. Das gab es früher mal. Das gab es aber nur zu Zeiten, wo ich noch nicht Tierarzt war. Wenn ich richtig informiert bin, wurde das Ganze durch die BSE-Krise gestoppt. Okay. Diese Weiterverwertung von Tierkörpern. Die BSE-Krise kam ja auf, als ich gerade angefangen hatte zu studieren. Mhm. Also wie die Verhältnisse früher wirklich waren. Ich weiß, dass auch zum Beispiel die Hufe und so von den ganz normalen Entsorgungstieren dann teilweise zur Herstellung von Gegenständen aus Horn verwendet wurden und solche Sachen. Das gab's. Aber wie gesagt, das wurde dann durch die BSE-Krise eingestellt. Aber inwieweit da wirklich die Haustiere da auch verwendet wurden, also kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja. Okay. Es war wohl so mal, ja. Okay, aber für alle, die jetzt einen Hund oder eine Katze haben, das passiert nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ja, okay. Gott sei Dank. Gut, Sie haben vorhin gerade noch die Salmonellen angesprochen. Gehören die Salmonellen auch zu den Zoonosen? Ja. Okay. Salmonellen sind prinzipiell für alle Säugetiere. Alle Salmonellen sind für alle Säugetiere ansteckend und gefährlich, ja. Eigentlich auch für Vögel. Ja. Und das ist einer der wichtigsten Zoonoseerreger, den man sich direkt am Tier holen kann, den man sich aber auch über Lebensmittelinfektionen holen kann. Und was gibt es sonst noch so für Zoonosen? Oh, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Was das sind so die am weitesten verbreiteten oder für den Menschen also die bekanntesten? Häufigsten? Die bekanntesten sind natürlich noch die Fuchsbandwürmer, mhm. Die Fuchsbandwurmeier. Eine sehr, sehr bekannte Zoonose, die jetzt bei uns, Gott sei Dank, so gut wie nicht mehr vorkommt, weil sie nur noch bei den Fledermäusen grassiert, ist die Tollwut. Ja. Was wir hier regelmäßig haben, sind natürlich so Durchfallerreger. Campylobacter, Salmonellen, Giardien, das sind alles Erreger, die eben vom Tier auf den Menschen gehen können, die Durchfallerkrankungen hervorrufen. Dann teilweise Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel eben Influenzaviren, die durchaus vom Vogel auf den Menschen übergehen können. Eine Rolle spielt bei uns auch noch die Chlamydien. Chlamydien sind hauptsächlich die Papageienkrankheit zu nennen, auch ein Erreger von Atemwegsinfektionen, die von Tier auf den Menschen übertragen werden können. Die Genitalchlamydien bei der Frau gehören übrigens nicht dazu, die übertragen sich nur von Mensch zu Mensch. Wird immer wieder bei mir nachgefragt, weil viele Frauen kennen das, dass Chlamydien eben Fruchtbarkeitsprobleme bei Genitalinfektionen hervorrufen können. Das sind rein menschliche, menschlich angepasste Chlamydien. Aber eben Atemwegserkrankungen, dann in der Landwirtschaft spielt immer wieder eine Rolle das Kuhfieber durch Coxiellen. Das ist von Wiederkäuern auf den Menschen übertragbare Erkrankung. Die Wiederkäuer scheiden es hauptsächlich mit dem Wochenfluss aus, mit den Fruchtwässern und der Nachgeburt und die werden dann auch über die Luft verbreitet und führen bei Menschen zu atypischen Atemwegserkrankungen. Das haben wir relativ häufig. Das ist ein riesenbreites Spektrum. Teilweise sind es ganz lapidare Sachen, wie zum Beispiel die Glatzflechte beim Rind. Das ist eine Hautpilzerkrankung, die sehr gerne auf Leute geht, die dann die Tiere anfassen. Ne? Also da gibt es ein Riesenspektrum. Das klingt ja richtig gefährlich. So, wenn man so Kontakt zu Tieren hat oder die streichelt ja, oder so. Ja, aber es passiert schon relativ selten. Man muss halt die normale Hygiene halten. Ja. Man muss die normale Hygiene halten. Wenn wirklich was Gefährliches auftritt, erfährt man das schon über die Presse. Mhm. Ja, aber wenn man im Umgang mit seinem Haustier die normale Hygiene hält, das heißt, sich immer die Hände wäscht, wenn man die angefasst hat, regelmäßig den Boden gründlich reinigt und gerade an den Stellen, wo dem kleinen Dackel vielleicht mal was passiert und der mal auf den Boden macht oder so, dass man dann eben das Waschen der Töpfe, mit denen der Hund oder die Katze gefüttert und getränkt wird, streng trennt vom eigenen Abwasch. Und wenn man solche Sachen beherzigt, dann passiert in der Regel auch nichts. Und natürlich ist es wichtig, dass man die Tiere dann eben gesund hält, dass man die regelmäßig impft und entwurmt und so. Und dann braucht man keine Angst haben. Okay. Ja. Was sind momentan so die großen Themen in den Nutztierbeständen? Also ein ganz spannendes Thema haben wir jetzt seit etwas über einem Jahr. Da ist eine völlig neuartige Viruserkrankung bei Wiederkäuern aufgetreten, das sogenannte Schmallenberg-Virus, benannt nach dem Dorf Schmallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine virale Erkrankung, die anderen viralen Erkrankungen, die in Afrika und Asien vorkommen, ähnelt. Es ist aber ein neues Virus. Wo das Virus herkommt, wissen wir nicht genau. Und es hat sich blitzartig seit Sommer 2011 in Mitteleuropa ausgebreitet. Es führt bei erwachsenen Rindern zu einer kurzen, fieberhaften Allgemeinerkrankung. Bei erwachsenen Schafen und Ziegen treten keine Symptome auf. Aber wenn die Tiere im ersten Drittel der Trächtigkeit sich damit infizieren, kommt es zu fürchterlichen Missbildungen der Föten, die dann eben bei der Geburt zu großen Problemen führen, sowohl fürs Müttertier als auch natürlich für die Jungtiere. Das war jetzt ein großes Thema. Ja, das war so die spannendste Sache. Gut, dann gibt es ja diese, ist das Maul- und Klauenseuche oder was, was da in England wieder kam vor ein paar Jahren? Ja. Es gibt natürlich so Klassiker in der Tierseuchenbekämpfung, Seuchen, die bekämpft werden, die sehr gefährlich sind, weil sie sehr schnell durchseuchen und zu sehr hohen wirtschaftlichen Verlusten führen. Die beiden bekanntesten sind, oder die drei bekanntesten kann man sagen, sind natürlich die Geflügelpest oder Geflügelgrippe, die Schweinepest und die Maul- und Klauenseuche. Maul- und Klauenseuche betrifft alle Paarhufer. Also wirklich vom Kamel bis zum Rind sind da alle Paarhufer von betroffen. Ganz kurz, Paarhufer sind die, wo die Hufe so geteilt sind, also zum Beispiel Schafe, genau. Die haben ja auch, wenn man den Fußabdruck sieht, so zwei Abdrücke, genau. Kühe auch und Pferde aber zum Beispiel nicht. Nein, Pferde sind Einhufer, die gehören zu den Unpaarhufern, richtig. Okay, die zählen dann nicht dazu. Die kriegen auch keine Maul- und Klauenseuche. Also Paarhufer sind alle die, die einen gepaarten Huf haben. Ja. Der Tierarzt sagt da Klaue zu. Der muss sich manchmal ein bisschen absetzen vom Zoologen. Dazu zählen eben die Schweine, die Flusspferde, sämtliche Wiederkäuer, einschließlich Antilopen, Hirsche, Rinder, Schafe, Ziegen und die Kamele. Das sind Paarhufer. Okay, das heißt, die Wiederkäuer sind wiederum eine Untergruppe unter den Paarhufern. Also es gibt keine Wiederkäuer, die keine Paarhufer sind. Richtig. Es gibt aber Paarhufer, die keine Wiederkäuer sind, wie zum Beispiel Flusspferde oder auch Schweine. Und kann ein Flusspferd auch Maul- und Klauenseuche kriegen? Ja. Okay. Die sind empfänglich dafür. Okay. Das heißt, diese großen Seuchen, die Sie jetzt genannt haben, die kommen unter Wildtieren durchaus auch vor, aber da halt meistens die Tiergruppen irgendwie weiter auseinander leben, die Rudel oder Herden oder wie man das da nennt, ist das halt nicht so ein Riesenthema wahrscheinlich. Es ist in dem Moment ein Riesenthema, wo sich das stark ausbreitet und dann eben auch Infektionen unsere Haustiere durch Wildtiere vorkommen. Mhm. Es ist häufig so, dass bei Seuchen das Reservoir in der Wildtierpopulation liegt. Aber es gibt doch heute eigentlich kaum noch Kontakt zwischen Haus und Wildtieren, oder? Es gibt ja zum Beispiel Erkrankungen wie die Maul- und Klauenseuche, die durchaus sehr, sehr weite Strecken mit dem Wind zurücklegen können und dann eben auch über die Lüftung in Ställe kommen kann. Mhm. Und es ist aber trotzdem, wenn die Tiere nicht rein aufgestallt sind, durchaus möglich, dass Krankheiten im direkten Kontakt übertragen werden. Also Schweine, die draußen gehalten werden im Freiland, die haben durchaus über den Zaun mal Kontakt zu einer Wildschweinrotte. Mhm. Oder es gibt natürlich auch Krankheiten, die über Vektoren verschleppt werden, sprich Schadnager in den Ställen. Mhm. Oder durch Stechinsekten, wie zum Beispiel Schmallenberg-Virus. Oder 2 Jahre davor hatten wir einen Ausbruch der Blauzungenkrankheit hier in Mitteleuropa. Eine Krankheit, die sonst nur südlich der Alpen vorkam, wird auch über Stechmücken übertragen. Mhm. Die Klimaerwärmung spielt eine riesige Rolle damit. Solche übertragenen Vektoren wie Stechmücken kommen immer mehr zu uns rein, weil Winter sind nicht mehr so kalt. Dadurch können die mit Transporten reinkommen nach Mitteleuropa, überleben hier, verbreiten Krankheiten wie Schmallenberg-Virus oder Blauzunge. Ja. Das sind Sachen, die spielen da alle eine Rolle und häufig sind eben Wildtiere eben ein Reservoir dafür. Es gibt auch durchaus Krankheiten, die für uns relevant sind, die jetzt nach Mitteleuropa gekommen sind, wie zum Beispiel das Usutovirus oder das West-Nil-Virus, die über Zugvögel verbreitet werden. Was ist denn mit diesem seltsamen Amselsterben, was man jetzt immer in der Zeitung gelesen hat? Ja, da bin ich jetzt nicht so der Experte für, weil ich kein Geflügel mache. Aber das war, glaube ich, Usutovirus. Ne? Das war Usutovirus. Das ist auch eine Erkrankung, die man schon länger aus Afrika kennt und das über Zugvögel hier reinkommt. Okay. Ja. Eine Frage habe ich noch, bevor wir uns vielleicht ein bisschen was anschauen. Sie haben vorhin schon gesagt, dass teilweise Einzelteile von den verstorbenen Elefanten an Universitäten zum Beispiel gehen. Inwieweit arbeiten Sie denn mit Universitäten zusammen oder betreiben eigene Forschung? Also wir betreiben schon Forschung hier. Wir betreiben keine Grundlagenforschung, wir betreiben angewandte Forschung. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, weil wir hier viel, viel mehr Proben reinkriegen und ein ganz anderes Probenspektrum als zum Beispiel die Universitäten, die ja auch Diagnostik betreiben, Labordiagnostik, aber trotzdem kriegen die staatlichen Untersuchungseinrichtungen ein ganz anderes Spektrum an Proben rein und dementsprechend haben wir auf manche bestimmte Sachen eben einen ganz anderen Blickwinkel und wir betreiben ja schon angewandte Forschung, keine Grundlagenforschung. Es ist aber so, dass eben unser Schwerpunkt schon auf der reinen Diagnostik liegt, sagen wir mal, es ist vielleicht ein Viertel Forschung und 3/4 Diagnostik. Und die Forschung geht dann in Richtung Untersuchungsmethoden oder neue Viren finden oder? Also Untersuchungsmethoden, ja, gerade in der Mikrobiologie. Das ist ein Standbein. Untersuchungsmethoden neu entwickeln, Untersuchungsmethoden verfeinern. Das andere Forschungsstandbein ist natürlich epidemiologische Forschung. Das heißt, gucken, wie und wo verbreiten sich Krankheiten flächig und in der Population der empfänglichen Individuen. Aber das ist letztendlich einfach Statistik, oder? Da ist viel Statistik dabei. Halt. Das ist in den Biowissenschaften aber immer, ja. Statistik ist da ein großer Teil von. Nee, aber ich meine, Sie machen hier keine Tierversuche, dass Sie gucken, wie schnell die Tiere sich anstecken oder irgendwie sowas. Das machen wir nicht. Da haben wir auch gar nicht die Möglichkeiten zu. weder technisch noch personell. Das werden wir auch nie machen. Sowas unterliegt dann schon den universitären Einrichtungen und den Einrichtungen des Bundes. Mhm. Also am Bundesforschungsinstitut für Tierkrankheiten oder Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit werden solche Sachen dann durchaus durchgeführt. Mhm. Aber das ist nichts für uns, da haben wir weder die personelle noch die technische Ausstattung. Mhm. Und wahrscheinlich machen Sie auch nichts in Richtung so Medikamentenforschung oder Nein. sowas? Hm. Nein. Da bräuchten Sie ja wahrscheinlich auch lebende Tiere für. Ja, das ist richtig und das ist wieder ein völlig anderes Gebiet. Also die Therapie ist hier nicht unser Schwerpunkt, hier ist unser Schwerpunkt die Diagnose und das ist so wieder völlig andere Fachrichtung. Denn. Das machen wir nicht. Gut, jetzt fallen wir erstmal keine Fragen mehr ein. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, bevor wir uns jetzt ein bisschen was anschauen? Nee, ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten, umfangreichen Überblick jetzt. Alles klar. Über das Arbeitsgebiet. Gut, dann danke schon mal für den ersten Teil. So, als nächstes folgen die Aufnahmen, die wir bei der Sektion gemacht haben. Wenn jemand diesen Teil überspringen will, der dritte Teil, also der Rundgang durch die Labore, beginnt ungefähr bei einer Stunde 32 Minuten und 30 Sekunden. Jetzt sind wir hier in der Sektionshalle, nennt sich das, oder? Ja. Man sieht auch, dass hier manchmal größere Tiere untersucht werden. Also die Deckenhöhe ist relativ hoch. Die Deckenhöhe ist hauptsächlich so hoch wegen dem Kran. Ja. Hier ist die Kranbahn und der Kran fährt raus bis auf den Hof und damit können dann schwerere Tiere abgeladen werden. Wir sind jetzt hier in der Geflügelsektionshalle. Hier wird in der Regel nur Geflügel obduziert. Wir haben heute hier unsere Ferkelsektion hier reingelegt, falls drüben was Großes kommt, dass das gleich bearbeitet werden kann. Aber manchmal brauchen wir auch beim Geflügel den Kran. Zum Beispiel, wenn man Strauß kommt, den kann man dann also auch nicht mehr reintragen. Mhm. Da muss man dann also mit dem Kran vorgehen. Nichtsdestotrotz gibt es Tiere, die zu groß sind für diese Räumlichkeiten. Also hier ist bei einem großen Rennpferd oder bei einem großen Kamel ist Schluss. Das ist das Größte, nicht das Schwerste, aber das Höchste, was wir hier drin hatten, waren Giraffen. Mhm. Aber alles, was schwerer ist, zum Beispiel Nashörner, Nilpferde, Elefanten, das müssen wir dann woanders machen. Das wird dann in der Wilhelmer zum Beispiel in der Futterküche. Okay. Da im Hof von der Futterküche gemacht, weil die kann man dann auch sehr schwer hier hochtransportieren. Ja. Und die kriegen wir auch gar nicht rein. Ja. Also Elefant ist völlig unmöglich, den hier in so eine Einrichtung zu bringen. Ja, okay. Mhm. Und hier sind jetzt zwei so Sektionstische drin, die sehen jetzt so ähnlich aus wie für mich aus dem Krimi, wo die Leichen dann seziert werden. Mit so einem Abflussloch. Ja. Ja. So leicht vertieft. Genau. Und das sieht auch so aus, als ob man diese zwei Tische irgendwie zueinander drehen kann, dass man da irgendwie mehr oder weniger einen draus machen kann? Oder sieht das nur so aus? Nee, einen draus machen macht man nicht, sondern es ist einfach, damit man die so stellen kann, wie man möchte. Die sind völlig ausreichend. Sehr große Tiere werden sowieso im Hängen eröffnet. Die hängen an dem Kran, weil das wesentlich arbeitserleichternder ist. Also wenn man ein sehr großes Tier hat, könnte man die Organe, wenn die auf dem Tisch liegen, gar nicht rausnehmen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und wenn die am Kran sind, dann nutzt man eben die Schwerkraft und lässt die Organe dann sanft in entsprechende Behältnisse gleiten. Und dementsprechend brauchen wir also nicht größere Tische. Das sind aber schon speziell für die Veterinärmedizin angefertigte Tische hier. Ja. Da gibt es Spezialfirmen, die sowas machen. Okay, was hier jetzt so brummt, ist ein großer Kühlschrank? Oder genau, was ist das? Das ist ein Durchreiche-Kühlschrank. Das heißt, das ist wie ein begehbarer Schrank. Da geht es auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist eine Schleuse für die Proben, die auf Bakterien untersucht werden. Da kommen von hier die Organe rein. Und die Labormitarbeiter aus der Bakteriologie können sich die Organe von der anderen Seite dann holen und tun die dann gleich unter einen sterilen Abzug und können da dann eben die Proben anlegen, sodass dann eben entsprechende Ausstriche auf den Nährböden und auf den Nährmedien gemacht werden, um zu gucken, ob da eben Bakterien drin sind. Mhm. Okay. Gut, wir haben uns vorhin schicke grüne Hosen und Kittel angezogen. Herr Schwabe hat auch so eine weiße Metzgerschürze an. Richtig, ja, die ist aus dem Metzgereibedarf, das ist richtig. Ja. Okay, und Gummistiefel? Und vor uns auf diesem Tisch liegt jetzt ein kleines Ferkel. Das sieht eigentlich so ganz rosig aus, wie man sich halt so einen Ferkel vorstellt. Was hat das denn, das arme Tier? Das Tier kommt aus einem Bestand, in dem bestehen in seiner Altersgruppe große Probleme, dass die Tiere stark auseinanderwachsen. Das heißt, nicht alle Ferkel haben gleich gute Zunahmen. Und das ist etwas, was dem Landwirt sehr starke wirtschaftliche Einbußen macht, wenn die Hälfte der Ferkel da im Gewicht zurückbleibt, weil der wird nach Gewicht bezahlt am Schlachthof. Okay. Und die Tiere haben Atemwegserkrankungen. Die husten, die schnupfen, die kriegen schwer Luft. Und es ist jetzt der Verdacht, dass da eben eine Lungenentzündung vorliegen könnte. Und wir sollen jetzt abklären, ob dem so ist. Und wir sollen abklären, welche mikrobiellen Erreger dafür verantwortlich sind. Mhm. Weil es schon der Verdacht ist, dass das ein infektiöses Geschehen ist. Mhm. Okay. Mhm. Und das Tier ist gestorben oder ist das jetzt irgendwie getötet dieses worden? Dieses Tier ist vom Haustierarzt eingeschläfert okay. worden. Also man fängt an, wie man eben auch normal bei einer Untersuchung anfangen würde, man schaut sich das Tier erstmal von außen an und das Erste, was man macht, man bestimmt die Identität des Tieres. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man hinterher auch klarstehen hat, dass man das richtige Tier untersucht hat. Zum Beispiel kann es durchaus zu Streitigkeiten kommen, wenn wir jetzt eine Krankheit feststellen, gegen die der Herkunftsbetrieb impft oder vorgibt zu impfen. Und im Mastbetrieb treten Erkrankungen gegen diesen Erreger auf, dann steht natürlich sofort im Raum, der impft gar nicht. Ja. Der sagt es bloß, der spart sich das. Ja. Ja. Und bei solchen Fällen ist dann natürlich ganz wichtig, dass man die Identität des Tieres einwandfrei hat, damit man sagen kann, pass auf, das hatte die und die Ohrmarke, ne? Das ist definitiv ein Tier aus deinem Bestand, da gibt's gar keine Frage, ne? Da gibt's keine Zweifel. Und wenn man dann eben die Identität genau bestimmt hat, das ist jetzt hier ein männlich kastriertes Ferkel. Kastriert werden die in Deutschland nach wie vor, um den Ebergeschmack zu vermeiden im Fleisch. Das ist ein Masttier, was eben zur Schlachtung gehen soll, wenn es ausgemästet ist. Und wenn die Eber in der Periode schon geschlechtsreif werden bis zur Schlachtung, dann kriegt das Fleisch einen urinartigen Geschmack, den manche Leute schmecken, manche nicht. Und das ist der Grund, warum man die in Deutschland noch kastriert. Und sicher kann man den Herkunftsbestand anhand der Ohrmarke identifizieren. Die Ohrmarke ist aber keine individualisierte Ohrmarke, wie bei den Rindern zum Beispiel, wo jedes Rind seine eigene Nummer hat, sondern es ist die Ohrmarke des Ferkelerzeugerbetriebs, also des Herkunftsbetriebes. Ja? So, wenn man das gemacht hat. Das hat auch irgendwie kein Schwänzchen mehr. Ja, die sind kopiert. Okay. Die Schwänze werden bei der Kastration gleich mitkopiert, weil die Unart haben, sich in die Schwänze zu beißen. Und das führt dann zu aufsteigenden bakteriellen Infektionen, die zu heftigen Erkrankungen führen können. Und deswegen werden die Schwänze kopiert. Und dieses in die Schwänze beißen, ist das ein Verhalten, das aus der Massentierhaltung kommt oder ist das natürlich? Das ist ein Verhalten, was hauptsächlich durch Langeweile und durch zu wenig Kauaktivität beim Fressen bedingt ist. Okay. Ja. Wenn man die entsprechend beschäftigt, denen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt und wenn man denen auch sehr stark strukturiertes Futter gibt, sodass die lange kauen können, dann machen die das nicht so doll. Beziehungsweise gar nicht, wenn man Glück hat. Aber es ist eben eine sogenannte zootechnische Maßnahme, die durchgeführt wird, damit man erst gar keine Probleme hat im Bestand. Hier sieht man so leichte Blutspuren. Das ist vom Einschläfern. Das Tier wurde hier in die Halsvene gestochen. Ja. Und da hat sich so ein bisschen Blut verschmiert. Ansonsten sieht man, dass die Haut hier so ein bisschen landkartenartig verfärbt ist, mal ein bisschen röter, mal ein bisschen weißer. Hier ist die Haut so ein bisschen blau angelaufen. Das heißt, der hat nicht mehr so gut Luft gekriegt. Das würde sich ja mit dem decken, was der Vorbericht ist, nämlich, dass der ein Atemwegsproblem hat. Okay, also das war schon vor dem Tod. Ja. Okay. So, wenn man sich das Ganze von außen betrachtet hat, dann fängt man jetzt an, den Tierkörper zu eröffnen. Das macht man erstmal in Form der Entlastungsschnitte. Das heißt, man klappt die Gliedmaßen ab, damit das Tier gut liegt. Okay, also Herr Schwabe schneidet jetzt an den Vorderbeinen und den Hinterbeinen jeweils quasi innen ein bisschen auf, sodass die Beine sich so nach außen abklappen. Mal gucken, ob wir das dann veröffentlichen können, ob das zu eklig ist in der Schilderung für unsere Hörer. Es sieht aber eigentlich nicht so eklig aus. Man sieht halt das Fleisch, das da drunter zutage kommt. Sieht jetzt eigentlich auch nicht anders aus als beim Metzger, würde ich mal sagen. Genau, und hier haben wir die Hüftgelenke eröffnet. Hier sieht man den Oberschenkelkopf. Ja. Ja, hier ist der Oberschenkelkopf noch drin, in der Hüftpfanne. Wie lang ist das Schwein schon tot? Das ist vorgestern gestorben. Aber das Blut ist irgendwie noch flüssig, also zumindest ein bisschen. Es läuft jetzt nicht in Strömen raus, aber... Es ist wahrscheinlich wieder flüssig. Das war wahrscheinlich schon geronnen. Und wie alt war das, als es gestorben ist? Das ist schwer zu sagen, weil das ja aus einer Gruppe von Kümmerern ist. Das heißt von Schweinen, die nicht altersentsprechend gewachsen sind. Mhm. Der hat jetzt gerade mal knapp 8 Kilo gehabt. Der ist aber mit Sicherheit älter, als sein Gewicht zusagen würde. Also ich denke mal, wie alt wird er sein? Der hat wahrscheinlich, ist der schon abgesetzt? Abgesetzt heißt, der wird nicht mehr gestillt. Mit Milch, genau. Ja. Der ist wahrscheinlich schon so 2 Monate alt. Aber wie gesagt, das ist schwer zu schätzen. Das war jetzt die Blase oder Nein, was war das? Nee. Das ist schon die erste Veränderung. Okay. Sie gehen jetzt dabei relativ, wie soll ich sagen, rustikal vor. Also ja. Nicht so besonders so, als ob Sie jetzt gleich auf was ganz Tolles stoßen, was dann... Ich bin schon auf was Tolles gestoßen. Nee, aber ich meine nicht so wie so ein Archäologe, der so Schicht für Schicht, sondern Sie sind da schon gleich richtig dabei. Das ist nicht erforderlich. Okay. Das ist bei manchen Organsystemen, bei manchen Fragestellungen erforderlich. Aber bei diesem Tier hier... Es ist nicht erforderlich, das heißt, ich muss mich jetzt hier nicht beim Präparieren verkünsteln, sondern ich kann das ganz normal rausholen. Okay, Also Herr Schwabe hat jetzt den Brustkorb geöffnet, würde ich mal sagen. Mhm. Und was ist das, die Leber, was man da sieht? Das ist hier die Leber, okay. Mhm. Hier ist das Herz und hier ist die Lunge und hier ist noch das Bauchfell. Das sieht man aber alles denkbar schlecht, weil das alles total entzündet und verklebt ist. Okay. Er hat eine ganz hochgradige Brustfell-, Herzbeutel- und Bauchfellentzündung. Und zwar ist die nicht mehr ganz akut, die geht schon ins Chronische über. Und dementsprechend haben wir hier Probleme, die Strukturen wirklich darzustellen, weil durch den entzündlichen Prozess die Strukturen im Bauch schon komplett verklebt sind. Ja? Das heißt, dem ging es auch wirklich nicht gut, bevor er gestorben ist. Dem ging es sehr, sehr schlecht. Mit so einem Befund im Bauch hätte der mit Sicherheit keine 48 Stunden mehr gelebt. Okay. Aha. Das kann man ganz klar sagen. Und bevor wir jetzt weitermachen, muss ich erstmal entsprechende Proben nehmen für die Mikrobiologie. Und dafür müssen wir mal kurz rüber und entsprechende Tupfer holen. Also Herr Schwabe hat bis jetzt einfach mit so einem normalen, mehr oder weniger Küchenmesser gearbeitet. Das ist ein Fleischermesser, wie es auch in der Fleischerei verwendet wird. Wir sind jetzt gerade in den Nebenraum gegangen und da holt Herr Schwabe so Tupfer. So. Und Etiketten, mit denen die dann beschriftet werden. Okay, also das sind jetzt wie so lange Ohren, wie heißt das, Ohrenstäbchen? Ja, genau, sehen aus wie lange Q-Tips. Ja. Das sind Tupfer für die Mikrobiologie. Da haben Sie jetzt aber sowohl an diesem unteren Bauch als auch oben an der Lunge, haben Sie jetzt gleichzeitig mit dem gleichen Tupfer da Proben genommen. Genau, und zwar sind das Tupfer. Ich habe einen ganz bestimmten Verdacht auf ein bestimmtes Bakterium, was solche Veränderungen bei Schweinen in der Regel macht. Und der wächst aber nicht gut auf dem Nährmedium, sondern den weisen wir molekularbiologisch nach. Das heißt, aus diesen Tupfern machen wir einen DNA-Extrakt. Das heißt, sämtliches Erbgut, was jetzt da dran klebt, isolieren wir und weisen dann speziell das Erbgut dieses Bakteriums nach. Okay. Ja? Und das Bakterium wäre jetzt überall da im Bauchraum dasselbe, deswegen ist es jetzt wurscht, wo Sie tupfen. Genau. Okay. Und jetzt machen wir die Tupfer für die Anzucht. Die Tupfer für die Anzucht nehme ich nicht aus Bauch- und Brustraum gemeinsam, sondern da interessiert mich jetzt wirklich, welches Keimspektrum ist in der einzelnen Leibeshöhle drin. Und deswegen nehme ich die sozusagen individualisiert. Und dieses Bakterium, das Sie da vermuten, ist jetzt aber nicht so, dass Sie irgendwie groß Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, sondern da bleiben Sie relativ gelassen. Ja, das ist nur für Schweine ansteckend. Aha. Da brauche ich jetzt keine Angst haben, dass meine Gesundheit gefährdet ist oder Ihre Gesundheit. Mhm. Gott sei Dank. Gut, jetzt beschriftet Herr Schwabe die entsprechenden Etiketten. Normalerweise haben wir da Assistenz. Aber jetzt dachte ich, für das ausgiebiger erklären und so nehme ich jetzt nicht die Anspruch, die Zeit von den Assistentinnen in Anspruch. Also was wir hier sehen, ist eine hochgradige Brustfell-, Bauchfell- und Herzbeutelentzündung. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die sogenannte Glässersche Krankheit, wahrscheinlich nach dem Entdecker benannt. Das ist ein Bakterium namens Haemophilus parasuis. Dieser Haemophilus parasuis, der macht bei Schweinen gerne Entzündungen der Körperhöhlen, Entzündung der Gelenke und Entzündung der Lunge, manchmal auch Entzündungen der Hirnhaut. Ja. Gibt es bei Menschen vergleichbare Krankheiten? Nein. Nicht aber in so der eine, Form, so eine in diesem Bauchfellentzündung kann man gibt ja auch kriegen, auch, oder? Natürlich, kann man okay. kriegen, ja. Aber man sieht schon, die Entnahme der Organe ist jetzt ausgesprochen schwierig, weil durch den entzündlichen Prozess, der schon ins Chronische übergeht, sind die Organe alle total fest verwachsen mit den umgebenden Strukturen. Ne? Also Herr Schwaber hat jetzt, glaube ich, das ist die die Luftröhre oder ich was ist das oder den beides? Den Kehlkopf und die Zunge in der Hand. Hier beginnt die Speiseröhre, hier die Luftröhre, hier ist die Schilddrüse. Oh, die ist aber klein. Ja. Hier ist das Herz und hier unten kommt die Lunge dran. Das nehme ich jetzt alles im Kanon raus, wenn es mir gelingt. Ist aber nicht so einfach, weil das alles total fest verklebt ist. So. Also bei einem gesunden Tier wäre das jetzt mehr separiert. Total, und es wäre total übersichtlich und schön zu sehen. Okay. Ja? Und hier sehen Sie jetzt aber mal nicht die Organe schön. Dafür sieht man also einen richtig ausgewachsenen Krankheitsprozess. Ja? Jetzt eröffne ich die Speiseröhre. Jetzt eröffnen wir den Kehlkopf und die Luftröhre. Was ist das da oben? Das ist die Mandel. Nee, da drüber hier, das Weiße. Was? Ja. Ach so, das ist der Kehldeckel. Das ist das, der Kehldeckel, was zumacht, wenn man... Genau, wenn sie schlucken. Ja, okay. Hier ist die Mandel, die Tonsille, ne? Und hier fängt die Zunge an. Ah ja, die Zunge hat so diese Struktur, die unsere Zungen auch haben. Und hier sind die Stimmbänder. Beim Schwein sehr aktiv, ne? Das Schwein schreit, wenn ihm was nicht passt. Okay, jetzt riecht es auch ein bisschen nach Blut. Bisher hat man irgendwie gar nichts gerochen. Man sieht, der hat Wasser in der Lunge gehabt beim Versterben. Hier war ein Stauder. Hier unten sieht man schaumige Flüssigkeit. Das heißt, der hatte Wasser in der Lunge. Und die Lunge ist auch viel roter und viel fester. Also das ist jetzt alles die Lunge, was man da sieht. Und ist die normal groß? Ja, die ist normal groß. Bloß normalerweise, wenn man die entnimmt, fällt die zusammen. Und das passiert hier nicht mehr, weil hier ganz viel Wasser und Blutstau drin ist. Ja? Okay. So, und das Herz, da kann man den Herzbeutel gar nicht mehr abziehen. Das ist so verklebt, ja, dass man den Herzbeutel gar nicht mehr aufkriegt. Das Herz kann man also hier gar nicht mehr weiter groß präparieren. Hier sieht man das. Was man hier in der Tiefe sieht, diese weißlichen Belege, das entspricht beim Paarhufer bei uns dem Eiter. Das ist beim Paarhufer aber alles viel fester, weil der Paarhufer bei der Entzündung keinen flüssigen Eiter bildet, sondern der bildet einen festen Eiter durch Fibrin. Fibrin ist ein Eiweiß, das ist bei uns auch an der Blutgerinnung beteiligt, ist beim Paarhufer, also beim Schwein, beim Rind, bei Schaf und Ziege, sehr, sehr stark an der Entzündungsreaktion beteiligt. Die Eiterzellen, die weißen Blutkörperchen, die die eitrige Entzündung machen, sind hier drin eingebettet. Die sind da, aber die sind nicht wie bei uns flüssig, im flüssigen Medium, sondern fest. Ja? Aber bei uns ist doch der Eiter flüssig, damit er rausläuft und damit die Entzündungsherde raustransportiert. Richtig. Und hier ist er fest, um die Erreger einzuschließen, damit die sich nicht weiter ausbreiten können. Okay. Das sind evolutorisch gesehen zwei unterschiedliche Strategien. Das heißt, die werden da irgendwie dann ausgehungert quasi? Die werden da drin eingeschlossen und dann von den weißen Blutzellen, die da einwandern, den Entzündungszellen abgetötet. Okay. Im Idealfall. Ja? Wenn es nicht so ideal läuft, sieht man, was hier ist. Ja. Ja? Man kann die Bauchhöhlenorgane gar nicht voneinander trennen. Ja? Und was ist jetzt da dieses weiße Schwabbelzeug? Das ist auch Eiter und Fibrin. Okay, also das wäre normalerweise gar nicht da. Nein, okay. Um Gottes Willen. Das wäre alles, würde alles ganz anders. Es ist jetzt schade, dass ich Ihnen kein gesundes Tier zeigen könnte, weil das wäre sehr imposant. Ja. Aber Sie sehen hier unten, wenn man hier weiter aufpräpariert, kommt man dann irgendwann an die Darmschlingen. Da sieht man schon, dass hier Darm ist. Aber hier oben ist alles total entzündet und verklebt. Da sieht man eigentlich gar nichts mehr. Und das werden wir jetzt auch gar nicht weiter aufmachen, weil uns das nicht weiterführt. Sondern hier ist ganz klar, dieses Tier hat die Glässersche Krankheit. Ja, was wir jetzt noch machen, wir gucken einmal noch in die Gelenkräume, aber von außen sind die Gelenke nicht geschwollen. Das heißt, die Gelenke kann man noch einmal eröffnen. Und dann sieht man, ob da auch Entzündung ist oder nicht. Und ich mache jetzt hier die Handwurzelgelenke auf von dem Tier. Die sind nicht entzündet. Hier haben wir jetzt noch ein Ellbogengelenk. Das ist etwas schwerer aufzumachen. Aber so kann man sich die ganzen Strukturen dann im Einzelnen anschauen. Und Gelenkbeteiligung hat der hier nicht. Wenn der auch noch dicke Gelenke gekriegt hätte zu dem Atemwegsproblem, dann hätte der Huftierarzt wahrscheinlich schon den Verdacht gestellt, dass es die Glässersche Krankheit ist. Aber das hier ist ein ganz, ganz klarer Fall. Und dieses Bakterium überträgt sich wie von Schwein zu Schwein? Das ist eine Tröpfcheninfektion. Okay, das heißt, was muss jetzt der Tierarzt da machen? Dieses Bakterium besiedelt die Atemwegsschleimhäute und wenn die dann niesen und husten, dann fetzen die das rum und die anderen atmen es ein. Was der Tierarzt jetzt machen muss, ist, dass der das erstmal behandelt bei den Tieren, die erkrankt sind. Also Antibiotika? Genau. Und dann kann er, und hier haben wir es. Das ist eine Gelenksentzündung. Kommt schon der Eiter raus. Und vermehrt Flüssigkeit. Und Sie sehen, das ist auch vermehrt gerötet. Hier, ne, wo Entzündung ist, ist immer vermehrte Durchblutung. Hier sehen Sie ganz deutlich die Gefäße. Die sind viel mehr blutgefüllt. Und aus dem Gelenkraum selber quillt eitrige Flüssigkeit und hier auch wieder so eine Fibrinmasse raus. Also der hat doch eine Gelenksbeteiligung. Das ist also ganz klassischer Fall, wo man anhand vom Sektionsbild schon ganz genau sagen kann, welcher Erreger das ist. Und trotzdem lassen Sie jetzt aber diese mikrobiologischen Untersuchungen noch machen. Die lassen wir machen, weil dann haben wir es bewiesen. Ja, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann steht die Diagnose fest, weil in so einem großen Schweinebestand geht es ja auch um große Werte. Ja. Da wollen die Leute nicht Vermutungen haben, sondern die wollen was Bewiesenes in der Hand haben. Landläufig sagt man ja immer, dass die Tiere sowieso alle ununterbrochen Antibiotika bekommen. Nein, das stimmt nicht so. Das heißt, das wurde einfach nicht mit Antibiotika behandelt und deswegen konnte sich dieses Bakterium ausbreiten. Es ist so, dass in manchen Beständen, wo schon mal Probleme waren, dass metaphylaktische Behandlungen oder prophylaktische Behandlungen auch mit Antibiotika schon durchgeführt werden. Das ist auch noch zulässig. Wie das jetzt in der Gesetzgebung weitergeht, steht noch in den Sternen. Aber in manchen Fällen macht es medizinisch durchaus Sinn, wenn man wirklich immer wieder dieselben Probleme hatte zur selben Aufzuchtsperiode oder Mastperiode und man genau weiß, man wird mit der oder der Behandlung der Sache Herr. Mhm. Ja. Aber hier zum Beispiel könnte man auch impfen, könnte man eben über den Impfstatus der Tiere was tun. Ja. Und man kann sich auch mal überlegen, ob das Stallklima optimal ist, ob die vielleicht eine Vorschädigung des Atemtraktes haben, weil die Infektion geht über den Atemtrakt. Ob die vielleicht geschädigt sind, weil es da drin zu warm, zu feucht ist, zu hoher Ammoniakgehalt, irgendwelche Stäube in der Luft, die die Lunge schädigen. Das sind auch Sachen, die der Tierarzt dann rausfinden muss vor Ort und den Landwirt entsprechend beraten muss. Okay. Und die Tiere in dem Betrieb, die das jetzt schon haben, die behandelt werden, können die dann noch verwendet werden oder muss man die jetzt alle finden und töten? Nicht bei der Heftigkeit. Die werden nie... Mit solchen Veränderungen, auch wenn die geheilt werden, werden die im Wachstum so zurückbleiben, dass der Landwirt die nicht gut vermarkten kann. Okay. Ja. Das heißt, die wird da raus tun. Okay. Ja. Und welche, die natürlich noch nicht, das ist jetzt oberheftig, das ist ganz hochgradig, die Veränderung. Welche, die diese Veränderung geringgradiger haben, die sind auch schon sehr krank. Die kann aber unter Umständen heilen und dann noch ausmästen. Wenn die Krankheit aber zu lang geht, schafft das nicht in der entsprechenden Zeit, dann wird es für ihn unwirtschaftlich. Ist so, ist hart, aber so ist es heutzutage. Warum hat es jetzt nicht gestunken? Also wenn Sie jetzt den Darm aufgeschnitten hätten, hätte es dann gestunken? Kaum. Okay. Kaum, weil die kriegen nur Getreideschrot mit Rohfaser drin zu essen und das stinkt nicht. Je mehr Fleisch in der Diät ist und je mehr leicht verdauliche Eiweiße drin sind, desto mehr stinkt es. Aber nur Eiweißverdauung stinkt. Der Darminhalt bei Pflanzenfressern stinkt in der Regel nicht. Unangenehm für den Menschen. Gerade Pferdekot empfinden ja viele Leute sogar, wenn es im Stall nach Pferdekot riecht, sogar als relativ angenehm. Ja. Ja. Und diese Schweine sind zwar Gemischtköstler, aber die kriegen in vielen Fällen kein tierisches Eiweiß, sondern die kriegen ihre Eiweißquellen über Sojaschrot. Ja. Und auch über andere hochwertige Eiweißquellen, wie zum Beispiel Kartoffeln und eben als Hauptsache aber Kohlenhydrate wie Weizenschrot und solche Sachen. Und da stinkt der Kot einfach nicht. Also auch wenn wir jetzt das aufgemacht hätten, hätte es nicht gestunken. Ne? Jedenfalls nicht so, wie man das sich vielleicht vorstellen würde. Ne? So, jetzt muss ich kurz das Protokoll vervollständigen. Und dann sind wir fertig. Nach der Sektion haben wir unsere Kittel, unsere Überhosen und Überschuhe wieder ausgezogen und uns die Hände gewaschen und desinfiziert. Und dann hat Ingo Schwabe mir noch die Labore und das Elektronenmikroskop gezeigt. Wenn wir denn unten Gewebeproben entnehmen und die im Mikroskop noch untersuchen wollen, dann kommen die unten schon in diese Töpfchen, in denen 4-10%iges gepuffertes Formaldehyd drin ist. Und da fixieren die. Das heißt, fixieren heißt, man denaturiert die Eiweiße durch das Formaldehyd, sodass die Fäulnis, die Autolyse, die Zersetzung des Gewebes, die Postmortale gestoppt wird. Da bleibt es denn 24 Stunden drin. Dann wird es geschnitten in kleine Blöckchen und kommt in solche Kassetten hier und wird da drin eingekastelt. Und dann kommt es nochmal zum Fixieren in Formalin. Und dann kommt es in eine Maschine, die steht drüben im anderen Raum. Da wird mit einer aufsteigenden Alkoholreihe wird es entwässert, wird nochmal mit Formalin durchtränkt und wird zum Schluss mit heißem Wachs, mit Paraffin durchtränkt. Mhm. Und dann ist das Gewebe endgültig fixiert. Und dann kann man das Gewebe hier in Wachsblöckchen eingießen. Dann nutzt man gleich diese kleinen Käfige und das sieht dann so aus, wie es hier ist. Ich schnapp mir mal kurz eins. Das ist jetzt zum Beispiel eine Niere. Die Niere ist hier eingegossen in das Wachs. Und nun kann man ganz hauchdünne Schnitte machen mit diesem Messer. Das ist ein Mikrotom. Ja. Und diese Schnitte, die sind wirklich nur eine Zellschicht dick. Mhm. Und das heißt, man kann die wunderbar durchmustern. Aber wenn man die jetzt so unter das Mikroskop legen würde, wäre das wie bei der berühmten Zwiebelschale im Biounterricht. Die ist sehr kontrastarm. Das heißt, man sieht erstmal nichts. Und deswegen färbt man das Ganze. Mhm. Und das können wir uns jetzt drüben mal anschauen. Ganz kurz aussieht. Noch für unsere Hörer, die nichts sehen. Also diese Becher ursprünglich, die haben so Joghurtbechergröße, wo dieses Formalinbad stattfindet. Mhm. Und alles danach ist sehr klein. Also diese Proben hinterher sind so, weiß ich nicht, 2x2 Zentimeter Stücke. Ja, was ist mit ungefähr. Großen Organen oder da so? Da nimmt man dann eben die entsprechenden Stellen raus, die verändert sind, okay. Die man sich anschauen möchte. Und unter Umständen muss man dann eben viele solche Blöckchen machen. Okay, und also dann diese, viele Schnitte. Die Größen sind irgendwie standardisiert, die sind genau. Immer so. Ja, okay. Richtig, weil sonst kann man das gar nicht in das Mikrotom einspannen. Ne? Ja. Da spannt man ja diese Blöckchen ein ja. Und das heißt, das ist standardisierte Größe. Wenn die größer werden, würde das gar nicht gehen. Okay. Da hinten ist unser Färberoboter. Der macht die Übersichtsfärbung automatisch. Mhm. Man macht immer dieselbe Färbung zur Übersicht. Das ist die Hämatoxylin-Eosin-Färbung oder HE-Färbung. Die färbt sämtliche Eiweißstrukturen rot an und sämtliche Nukleinsäurestrukturen, also das Erbgut im Zellkern, färbt es blau an. Mhm. Und damit hat man eine ganz gute Übersicht über die Zelle. Und dann kann man sich das hier im Mikroskop betrachten. Das sieht dann so aus. Jetzt sind die Gewebe schon auf dem Objektträger und gefärbt. Also das sind diese kleinen Objektträger, die man dann eben unter das Mikroskop legt. Genau. Und die sehen jetzt alle irgendwie lila aus, sind so lila Flecken auf den richtig. Trägern. Und wenn man das unter das Mikroskop legt, wird es schon deutlich kontrastreicher. Aber man kann eben auch alle möglichen Spezialfärbungen machen, zum Beispiel dieses Knallrote hier. Das ist eine Fettleber und die ist jetzt mit der Spezialfärbung gefärbt, die speziell Fett darstellt. Mhm. Ja. Kann man auch machen. Und was man dann noch machen kann, man kann da eine ganze Menge mitmachen. Man kann zum Beispiel auch Gewebe hernehmen und bestimmte Antikörper draufgeben, die mit einem Farbstoff markiert sind. Und diese Antikörper binden an bestimmte Strukturen, wenn sie vorhanden sind. Und wenn sie nicht vorhanden sind, werden die wieder abgewaschen. Ja. Und so kann man dann bestimmte Sachen speziell sichtbar machen. Das kann man machen mit zelleigenen Strukturen. Das kann man aber auch machen mit Erregern. Mhm. Ja. Da kann man dann eben zum Beispiel virale Strukturen oder kleine Bakterien oder so im Gewebe direkt mit Antikörpern markieren und angucken. Was man auch machen kann, ist, dass man bestimmte Genabschnitte, die man in dem Gewebe vermutet, mit einer Gensonde, mit einer farbstoffmarkierten sichtbar macht. Mhm. Kann man zum Beispiel funktionelle Forschung machen, dass man guckt, ob die Zelle gerade irgendwelche bestimmten Enzyme oder so bildet. Und deswegen die Gene aktiv hat. Man kann aber auch gucken, ob zum Beispiel virales Erbgut in der Zelle vorhanden ist. Solche Sachen kann man damit machen. Mhm. Das heißt, an so einem Gewebe kann man ziemlich viel machen. Mhm. Ja. Okay, also diese ganzen Untersuchungen sind jetzt eben, um die Struktur des Gewebes untersuchen zu können. Genau. Oder eben auch, wenn da eben spezielle Antikörper wenn wir eben anhaften. Unten bei der Sektion Veränderungen an den Organen sehen, können wir dann hier am Mikroskop wirklich genau sehen, was diese Veränderung hervorgerufen hat, ja, indem wir uns die einzelnen Zellen wirklich betrachten können. Das heißt, irgendwie da Proben direkt aufs Mikroskop legen, das macht überhaupt keinen Sinn. Proben direkt aufs Mikroskop legen macht schon Sinn unter Umständen, wenn man bestimmte Sachen sehen will, wie zum Beispiel größere Parasiten oder so, die man vermutet, die kann man dann durchaus sehen. Zum Beispiel machen wir unten häufig Schleimhautabstriche vom Darm, um einzellige Darmparasiten nachzuweisen. Mhm. Die kann man dann schon sehen. Ne? Mhm. Oder auch von der Hautabklatschpräparate, da kann man dann unter Umständen schon Milben oder solche Außenparasiten erkennen. Das ist schon auch eine Methode, dass man direkt Abklatsche macht. Aber die Gewebe an sich, die Zellen, die sind so klein, das macht mit dem Direktabklatsch keinen Sinn. Und was halt auch ist, es macht ohne Färbung keinen Sinn, ja, weil das extrem kontrastarm ist, sodass man nichts erkennt. Ja, okay. Da braucht man dann also wirklich hier so ein hochspezialisiertes Labor, um eben in dieser Qualität diese Gewebeschnitte anzufertigen. Ja, okay. Ja. Und diese Technik, mit der diese Schnitte angefertigt werden, ist das die gleiche Technik, die auch verwendet wird für diese Körperweltenpräparation? Oder ist das was ganz anderes technisch? Nein, das ist was ganz anderes technisch. Der plastifiziert ja. Das heißt, das ist... Der durchtränkt die Gewebe quasi mit einem Polymer. Aber da kann man auch so Schnitte sehen. Da kann man auch Schnitte machen, genau. Das kann man auch machen, dass man das mit Polymeren durchtränkt und schneidet. Das sieht ein bisschen anders aus, aber das ist eine andere Möglichkeit. Okay. Aber wir durchtränken das hier mit Paraffin, weil das natürlich viel einfacher und viel kostengünstiger ist und für uns genauso gute Ergebnisse liefert. Mhm. Ja. Okay. Diese Präparate, die der Gunther von Hagens macht, die sind natürlich dann auch für die Ewigkeit. Obwohl, die halten auch ewig, solche Blöckchen. Man untersucht jetzt teilweise noch Blöckchen, die in den Archiven der Universitäten lagerten, aus Kaisers Zeiten, aus dem 19. Jahrhundert. Da kann man heute teilweise noch moderne Untersuchungen dran machen und Krankheitsprozesse noch diagnostizieren, die damals nicht diagnostiziert werden konnten. Ja, ja. Das geht. Also es hält sich auch ewig, das Zeug. Ja, okay. Wenn man es bei entsprechendem Raumklima lagert. Ansonsten vergammeln die natürlich auch. Ja. Zum Beispiel anfällig für Pilzbefall und solche Sachen. Wenn es feucht ist, gehen die kaputt. Ja. Aber wenn man die gut lagert, kann man die durchaus nach über 100 Jahren noch schneiden und angucken. Ja, okay. Gut, von unserem Ferkel haben wir jetzt nicht so eine Probe genommen. Das heißt, davon wird es nicht solche Schnitte geben. Doch, von seinen zwei Geschwisterchen, die gestern schon untersucht worden sind. Ich hatte von dem Betrieb 3 Tiere. Es ist üblich, dass man mehrere Tiere untersucht, um eben zu gewährleisten, dass man wirklich das Problem erkennt und dass man kein Tier hat, was jetzt eine Einzeltiererkrankung hat und das Problem im Bestand ist ein ganz anderes. Mhm. Und von denen habe ich gestern durchaus einige solcher Präparate genommen. Okay, und sahen die ähnlich aus? Ja. Ihnen? Okay. Die waren also auch ganz typisch für die Glässersche Krankheit und das stimmte jetzt bei allen 3 Tieren, stimmte das Sektionsbild überein, sodass ich mir sehr sicher bin, dass das sein Problem ist. Okay. Mhm. Und diese Schnitte kann man bis zu 1000-facher Vergrößerung betrachten. Alles, was darüber geht, muss man dann mit dem Elektronenmikroskop machen. Ja. So ein Elektronenmikroskop haben wir auch. Allerdings gucken wir keine Zellen und keine Zellstrukturen an, noch nicht. Das ist für die Zukunft mal geplant. Was wir machen, ist, dass wir nach Viren suchen. Mhm. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Mhm. Wenn wir runtergehen, können wir uns mal das Elektronenmikroskop angucken. Teilen Sie sich hier Laboreinrichtungen mit den Lebensmittelchemikern oder ist das alles strikt getrennt? Nein, das ist getrennt. Okay. Die geben uns manchmal Proben rüber. Hier ist übrigens die Parasitologie. Ja. Hier werden die parasitologischen Proben untersucht. Das ist also auch hauptsächlich Arbeit am Mikroskop. Die Elektronenmikroskopie ist für uns so wertvoll, weil es die einzige Übersichtsmethode ist, um Viren darzustellen. Viren kann man sonst nur mit sehr speziellen Methoden, wenn man weiß, welches Virus drin ist, nachweisen. Zum Beispiel über einen speziellen Erbgutnachweis oder über eine Anzucht der Viren in der Zellkultur oder über spezielle immunologische Färbungen im Gewebe. Aber man muss immer wissen, wonach man sucht. Und das Elektronenmikroskop ist das Einzige, wo man sagen kann, ich gucke einfach mal, ob da Viren drin sind. Wie findet man Bakterien? Bakterien findet man, indem man die anzüchtet auf Nährböden. Und was sieht man dann da? Die Kolonien, die Bakterienkolonien. Und wenn man diese Kolonien rein hat, kann man die auch noch weiter untersuchen, zum Beispiel mit biochemischen Methoden oder auch molekularbiologisch, dass man sich das Erbgut anguckt. Aber die kann man eben relativ leicht sichtbar machen, indem man die auf geeignete Nährmedien gibt. Und auf diesen Nährböden wachsen die dann. Und dann kann man schon anhand, wie diese Bakterienkolonien aussehen, kann man schon ungefähr sagen, das wird das und das sein. Okay, ja? Und so ein Virus wächst nicht auf so einem Nährmedium? Nee, die Viren sind ja keine lebensfähigen Organismen, sondern Viren sind bloß Erbgut mit einer Hülle und die müssen sich immer in eine lebende Zelle einschleusen, um dann die Organe, die Organellen der Zelle zu nutzen, um sich zu reproduzieren. Mhm. Das heißt, die können von alleine auf einem Nährmedium nicht wachsen, sondern die brauchen immer eine funktionierende Zelle, deren Organe sie nutzen können. Und das ist dann wahrscheinlich auch eine bestimmte Zelle, also man kann da nicht so ein Standard... Zellding irgendwie machen, genau. wo man die dann wachsen lassen könnte, genau. Das funktioniert nicht. Nein, sondern man braucht für bestimmte Viren bestimmte Zellkulturen. Ja. Das heißt, man muss vorher wissen, welche Viren zu erwarten sind und dann die auf entsprechende Zellkulturen überimpfen, wo die überhaupt wachsen können. Ja. Ne? Ja. Das ist also sehr kompliziert und hier mit so einem Elektronenmikroskop kann man sehr, sehr groß vergrößern, je nachdem, welche Viren man darstellen will. Und da kann man die dann wirklich sehen. Also da sieht man dann den Virus in dem... Genau, in der Zelle da kann man drin, dann oder? Wirklich die Virenpartikel sehen. Okay. Die sind viel zu klein, um die darzustellen mit dem Lichtmikroskop. Ja. Aber mit dem Elektronenmikroskop geht es. Und anhand ihrer Form kann man die dann einwandfrei zuordnen. Und dann kann man eben, wenn man die Proben schon hat, kann man dann eben auch noch über eine genetische Untersuchung genau feststellen, welches Virus das ist. Das ist eine sehr teure Angelegenheit und das steht hier unten im Keller, deswegen, weil das erschütterungsfrei sein muss. Ja. Also wenn die S-Bahn drüben fährt, dann verwackelt das Bild schon kurz. Ja. Ja. Das ist also sehr, sehr empfindlich. Und welche Abstände kann man jetzt da darstellen mit? Ach Gott, ich weiß gar nicht, bis wohin das geht. Das geht bis zu 100.000-facher Vergrößerung. Okay, auf jeden Fall ein Virus kann man sehen. Also das ist für unsere Hörer immer ein bisschen schwierig, solche Geräte zu schildern. Ich würde sagen, guckt euch einfach ein Bild von einem Elektronenmikroskop im Internet an. Ich weiß jetzt auch nicht, ob an diesem irgendwas speziell Typisches ist oder irgendwas. Sehen Prinzip, insofern sehen wahrscheinlich sehen alle gleich alle aus. Ziemlich ähnlich aus. Ja. Es gibt zwei verschiedene Arten. Das Rasterelektronenmikroskop, was Oberflächen abtastet, wo man dann eben so schön die Oberflächen darstellen kann. Zum Beispiel diese berühmten Bilder von Insektenaugen und so, die man kennt. Und dann gibt es das Transmissions- oder Durchleuchtungselektronenmikroskop. Das ist so eins. Mhm. Da kriegt man nur ein zweidimensionales Bild. Aber das ist für die Viren besser. Mhm. Also da kann man Viren hervorragend mit darstellen und relativ schnell mit diagnostizieren, sofern man fertige Viruspartikel in der Probe hatte. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Wenn die Viruspartikel nicht fertig sind, sondern nur das Erbgut in der Zelle ist, ja, dann kann man das natürlich nicht darstellen. Okay. Das ist ganz klar. Gut, ja, jetzt haben wir irgendwie alles gesehen, erstmal über die Theorie gesprochen, dann die Sektion gesehen und jetzt noch die Labore. Haben wir denn jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Also am Schluss steht bestimmt immer der Bericht, nehme ich an. Genau, also es ist, bis wir so alles zusammen haben an Ergebnissen aus den anderen Laboren und uns auch die Gewebe unter dem Mikroskop angeschaut haben, dauert es so im Schnitt zwischen 5 und 8 Tagen. Mhm. Und dann haben wir alles zusammen, um so einen Fall zu beurteilen und dann wird eben ein Befundbericht erstellt. Beziehungsweise, wenn es eben um gerichtliche Fälle gibt, auch mal ein Gutachten, das ist dann schon etwas umfangreicher. Und das wird dann eben an die beteiligten Personen verschickt und die können uns aber dann auch jederzeit noch ansprechen, wenn sie Fragen dazu haben. Mhm. Und das Ferkelchen wird jetzt aber gleich entsorgt oder bewahren Sie das irgendwie auf, bis alles abgeschlossen ist? Nein, aufbewahrt werden nur die Proben, die wir asservieren, ne, die wir also aufheben. Und was aufgehoben wird, ist die Schnitte. Die Gewebeschnitte und die Paraffinblöckchen mit den Geweben drin, die werden 5 Jahre werden die aufbewahrt. Mhm, da kann man dann immerhin noch nach Untersuchungen nachfordern. Mhm. Und die Gutachten werden auch sehr lange aufgehoben. Ich glaube, die werden über 5 Jahre aufgehoben. Mhm. Okay. Ja, dann bleibt mir nichts mehr, als mich ganz herzlich zu bedanken. Ich fand es sehr interessant und die Sektion war überhaupt nicht irgendwie eklig oder so. Also wenn jemand mal die Gelegenheit hat, sich sowas anzugucken, kann ich nur empfehlen. Lernt man auf jeden Fall eine Menge und danke für Ihre ganzen Erklärungen. Bitteschön, ich bedanke mich fürs Interesse. So, damit sind wir durch. Ich hatte einen sehr interessanten Vormittag am CVUA. Danke nochmal an Ingo Schwabe dafür, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Und danke auch an Alexander Scheck vom CVUA dafür, dass er mir das Foto zur Verfügung gestellt hat, das ihr auf unserer Website seht zu der Episode. Also auf hoffentlich bald neue Episoden zum Thema Tiere. Wenn ihr dazu Anregungen habt oder Feedback, einfach melden. Ich freue mich darüber. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0.